Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Der Reiz des Blauen Landes ist für mich die Landschaft zum einen, diese Weite, die unglaublichen Naturstimmungen, die von morgens bis abends zu jeder Jahreszeit ganz besonders sind. Im Herbst steht der dichte Nebel, dann lichtet er sich langsam, dann kommen die Bergspitzen raus. Am Abend geht wunderschön die Sonne unter über dem Staffelsee in leuchtend orange und rot. Das Grün der Wiesen, die besondere Stimmung im Murnauer Moos. Die Berge im Hintergrund, die da sind, aber nicht so eng da sind. Und diese Weite in der Landschaft, die sehe und erlebe ich auch in den Menschen. Die haben eine Verbundenheit, also jetzt gerade in Murnau. In Murnau gibt es ja die engen Gassen und dieses Verwinkelte. Aber es gibt auch eben diese große Weite. Und so sehe ich das in den Menschen auch. Die sind verwurzelt, aber sie haben auch eine Weite. Und das ist für mich das Besondere am Blauen Land. Und dann finde ich es auch ein ganz besonderes Geschenk, dass eben die Künstler der Weltkunst und der Weltliteratur hier zum kulturellen Erbe gehören. Ja, das Blaue Land ist ja eine Erfindung oder eine Kreation der Künstler, die dann eben von München ins Blaue Land, also in diese Gegend, Kochler Gegend, gezogen sind, eigentlich um das Reine, das Ursprüngliche zu finden. Das war ihre Sehnsucht und die spiegelt sich ja durchaus auch in der Kunst. Das Besondere ist das Licht, das so wechselt innerhalb eines Tages und dadurch wirkt die Landschaft auch immer sehr unterschiedlich. Das ist, was ich immer so faszinierend finde in Murnau, in dieser Landschaft, diesem Moos. In der Früh kann das sehr, ja, einfach eine ganz andere Atmosphäre haben als am Abend. Der Himmel am Abend kann sich so lila färben, rosa werden, wie in den Bildern von Gabriele Münter. Also wenn man jetzt fragen würde, das habe ich auch überlegt, was ist eigentlich dieses Spezifische des Blauen Landes? Und dann finde ich, muss man das zuallererst nennen. Es hat die Nähe zu einer Großstadt und ist trotzdem ganz definitiv, auch insbesondere in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ein noch ursprüngliches Land, in dem es ästhetische Traditionen gibt. Also es gibt Hinterglasmalerei, es gibt Schnitzereien, es gibt also eine gewisse ursprüngliche ästhetische Kultur, das, was wir angewandte Kunst immer so nennen oder Volkskunst. Ich finde es tatsächlich nicht gut, dieser Tourismusidee despektierlich gegenüber zu begegnen. Ich finde, dass das eine wichtige Unterstützung unserer Arbeit ist. Also ich glaube, dass diese Kombination aus München und diesem Alpenvorland, dass das so eine Idealsituation zum Arbeiten gibt. Und dass, wenn man hinfährt, das immer noch verständlich wird. Das hat sich durchgesetzt, das hat man gut gemacht. Das hier wurde zum Blauen Land. Man hat einen Satz von Franz Marc genommen, der in irgendeinem Brief von seinem Blauen Land sprach. Die Künstler, die herkamen, das waren Unzufriedene in München, die sich woanders treffen wollten, wo es auch preiswerter war. Und die Eisenbahn ging nur bis Murnau, also sind sie hierher. Im Juni 1908 machte ich einen Ausflug von München an den Starnberger und an den Staffelsee. Ich war entzückt von Murnau. 3 Jahre vorher war ich an vielen Orten gewesen. In Holland, in Tunesien, in Sachsen, in Belgien, an der französischen Küste, in der Schweiz, in Berlin, in der Gegend von Meran, in Südtirol. Aber nirgendwo hatte ich so viele Eindrücke auf einmal wie hier in Murnau. See und Hochgebirge, Hügelland und Moos. Schreibt Gabriele Münter in ihren Erinnerungen an Murnau. Ein kunstsinniger macht Flecken rund 60 Kilometer südlich von München gelegen, wo die Künstlerin ab 1908 einen Großteil ihres Lebens verbringt und wichtige Gemälde schafft. Auch der Maler Franz Marc schätzt die Gegend, vor allem den kleinen Ort Kochel. Ihm haben es die besonderen blauen Lichtstimmungen angetan. In einem Brief tauft er diese Gegend deshalb Blaues Land. Später erfindet er, zusammen mit seinem Künstlerfreund Wassily Kandinsky, den Namen Der Blaue Reiter für die gemeinsame Künstlerbewegung, die sich 1911 in München gründet und die zu dieser Zeit bereits ihren Wirkungskreis im oberbayerischen Voralpenland findet. Heute ist das Blaue Land. Dazu gehören die oberbayerischen Orte Murnau, Kochel, Sindelsdorf und auch Ried, noch immer ein Anziehungspunkt für Kunst- und Naturfreunde. Der Dreiklang der Landschaft, See, Moos und Alpenkette, zieht viele Touristen an, die hier wandern, baden und auch Kunstspaziergänge oder Radtouren auf den Spuren des Blauen Reiters unternehmen. Ein Umstand, den auch Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses in München, das einen Großteil der Sammlung der Werke des Blauen Reiters beherbergt, zu schätzen weiß. Die Balance zwischen Touristenströmen und Naturparadies sei noch gegeben, glaubt er. So ist auch das Blaue Land. Das ist Tourismusmanagement und dann fahren wir auch alle da mit dem Fahrrad hin und dann können die Füchse da nicht mehr schlafen, nicht? Und trotzdem ist es aber auch sozusagen etwas Schönes, wenn Menschen sich das Bewegen in freier Natur mit ästhetischen Erlebnissen verknüpfen, wie das, wenn man da Fahrrad fährt und auf die Alpen schaut, nicht mehr nur die Alpen sieht, sondern irgendwie das Bild von Münter sieht, Blick übers Murnauer Moos. Das finde ich ist für unser Museum natürlich was ganz Tolles. Murnau, das heute 13.000 EinwohnerInnen zählt, befindet sich auf einem Höhenzug, der wie auf einem Aussichtsbalkon über einer malerischen Seenlandschaft liegt. Staffelsee, Rieksee und Froschhauser See. MalerInnen wie Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Alexander Jawlensky und Wassily Kandinsky revolutionierten von hier aus vor mehr als 100 Jahren die Kunst. Die Farbe Blau spielte dabei eine besondere Rolle. Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem. Es ist die Farbe des Himmels, so wie wir ihn uns vorstellen beim Klang des Wortes Himmel. Schreibt Kandinsky über die Farbe Blau in seinem Manifest über das Geistige in der Kunst. Im Blauen Land verbringen Wassily Kandinsky und Gabriele Münter zwischen 1908 und 1914 viele glückliche Jahre. Sie kommen nicht alleine, sondern mit dem russischen Künstlerpaar Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Nach diversen Aufenthalten kauft Gabriele Münter in Murnau ein Haus, das heute als Münterhaus bekannt ist und das zu einem Museum umgebaut wurde. Nur ein paar Kilometer weiter liegt der kleine Ort Kochel, den sich Franz Marc als Ort seines künstlerischen Schaffens ausgesucht hat. Wie stark die Landschaft die Zusammenkünfte der Künstlerinnen und Künstler beeinflusst, resümiert Alexei von Jawlensky in seinen Lebenserinnerungen. Im Sommer waren wir einige Monate in Murnau, wo ich sehr viele Landschaften malte. So gingen einige Jahre hin in großer Arbeit. Im Winter im Atelier, im Sommer in Murnau. Kandinsky kam auch nach Murnau. Wir arbeiteten sehr viel zusammen und stellten auch viel zusammen aus. Murnau spielt als Ort der Inspiration eine herausragende Rolle. Mehr als 60 Bilder malt allein Alexei von Jawlensky in Murnau. Sie zeigen den kleinen Marktflecken mit seinen putzigen, farbenfrohen Häusern, Straßen und Plätzen. Auch Marianne von Werefkin, Maria und Franz Marc, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky sind hier äußerst produktiv. Und es entstehen Hauptwerke ihrer Kunst. Doch wie kommt es, dass drei Malerpaare aus Russland, Preußen und Bayern, alle in wilder Ehe lebend, ausgerechnet hier eine neue Avantgarde-Bewegung gründen? Warum zieht es sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgerechnet ins bayerische Oberland, um gesellschaftlichen und künstlerischen Konventionen zu entfliehen? In der Langen Nacht wollen wir eine Zeitreise unternehmen und der Faszination für das blaue Land nachgehen, das heute wie ein Open-Air-Museum des Blauen Reiters wirkt und dessen Menschen, Straßen und Landschaften zur Inspirationsquelle für viele KünstlerInnen wurden. Also ich habe tatsächlich eine Geschichte dazu, weil ich bin mittlerweile jetzt auch 22 Jahre am Haus und bin in den Anfangsjahren von München nach Murnau gependelt und dann hat irgendwann nachmittags um 5 hat unten eine Kollegin gerufen, Frau Uri, Sie müssen unbedingt aus dem Fenster schauen, die Alpspitze. Und ich schaue raus und sehe eben dieses typische Jawlensky-Rot des Himmels und die Alpspitze strahlend und dachte mir, es muss doch für die Einheimischen eigentlich ein ganz normaler Anblick sein. Ja, sie sind hier aufgewachsen und sie leben ja damit. Ja. Aber es ist tatsächlich so, und das haben wir auch im Büro oftmals, dass wir sagen, habt ihr das Abendrot gesehen? Das ist wirklich wie Jawlensky. Oder es gab dann auch mal ein Aquarell von Gabriele Münter, Lange Wolken hieß es. Und plötzlich geht man spazieren und sieht genau diese langen Wolken über dem Moos hängen. Ja. Und das ist das Schöne, weil wir das auch so authentisch vermitteln können, weil wir auch in der Landschaft leben. Und ja, das ist für mich das blaue Land. Sandra Uhrig ist Direktorin des Schlossmuseums in Murnau, das in einer umfangreichen Dauerausstellung zahlreiche Werke des Blauen Reiter zeigt. Auch wenn der Blaue Reiter zu Beginn des 20. Jahrhunderts die bekannteste Künstlervereinigung ist, die Murnau und Umgebung prägt, so zieht die malerische Schönheit des Voralpenlandes schon sehr viel früher Menschen aus Kunst und Kultur an. Bereits 1782 vermerkt der Münchner Historiker Loren von Westenrieder, begeistert über die Gegend rund um Murnau: Wir haben die herrlichsten Gegenden und so ganz romantische Landschaften in Bayern, dass ich versichert bin, die größten Künstler, wenn sie dieselben jemals gesehen hätten, würden sich freuen, hier ihr Talent zu üben. Also Spitzweg war beispielsweise auch 50 Jahre vor den Blauen Reitern hier, hat sich ja vor der Cholera-Epidemie zurückgezogen, also die in München gewütet hat, ist nach Murnau gegangen, hat beispielsweise schon die Passionsspiele besucht, dann hier im Gasthof Post auch übernachtet. Und es waren viele Künstler schon im 19. Jahrhundert hier immer wieder gestrandet, die auch auf der Grand Tour waren, also von England kommend dann über Norddeutschland hier Station gemacht haben und dann weiter sind nach Italien bis nach Rom. Und da gibt es auch im 19. Jahrhundert sehr viele Künstler. Ihnen haben wir auch eine Abteilung noch gewidmet. Also Morgenstern hatten wir, Christian Morgenstern. Ja, Spitzweg eben, der auch hier viel Ammersee auch gemalt hat. Dann eben Widmer als Deutschrömer, der die Fresken in der Kirche gefertigt hat, der Schwiegersohn von Josef Anton Koch war. Es gibt fast nichts, was wir nicht irgendwie abdecken, weil auch die Römer natürlich hier im Moos ihre Lager hatten. Aber eben tatsächlich diese Tradition der Landschaftsmalerei geht schon vom 19. Jahrhundert hier los. Also natürlich vereinzelt, je nachdem, also wer sich es auch leisten konnte, hier Station zu machen. Und diese Tradition dann, weil sie dann ja auch nach draußen gingen und gemalt haben und Münter ja dann auch mit den kleinen Pappen draußen unterwegs war. Ja, ich meine, es ist vieles natürlich auch im Atelier dann ausgeführt worden oder auch im Winter in München. Aber diese Tradition beginnt eigentlich im 19. Jahrhundert. Murnau am Staffelsee entwickelt sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts zum beliebten Ausflugsziel. Zuerst sind es die Adligen, die es zum Frischluftschnappen aus der stickigen Stadt, vor allem aus München, hinaus aufs Land zieht. Dann, ein halbes Jahrhundert später, entdecken wohlhabende Bürger und Künstler das Voralpenland. Baedekers Reiseführer aus dem Jahr 1886 empfiehlt bereits 2 Hotels am Staffelsee und Gasthäuser mit jeweils einem Stern. Der Einzugsraum wird immer größer und aus ganz Deutschland kommen die Gäste, um sich zu erholen und sportlich zu betätigen. Die Sommerfrischler wandern oder rudern auf dem Staffelsee. Unter ärztlicher Aufsicht werden Trink- und Badekuren oder auch Moorbäder genommen. Behandelt werden Bleichsucht, Blutarmut, Gallensteinleiden, Gicht, Hautkrankheiten, Herzleiden, Fettsucht, Stoffwechselkrankheiten. bewirbt ein Kurhotel damals die Vorzüge des Staffelsees. Das Gewässer mit seinen 7,6 Quadratkilometern Größe erwärmt sich wegen seiner Muldenlage im Sommer zu angenehmen Badetemperaturen. Das Wasser des Staffelsees gilt als ausgesucht weich. Die Lage des Ortes zwischen Bergkulisse und Moos begeistert die Gäste. Und als 1879 die Bahnlinie von Weilheim nach Murnau verlängert wird, können Reisende aus ganz Deutschland bequem das Voralpenland erreichen. Ein Ereignis, das feierlich begangen wird. Murnau prangte an diesem Tage im reichsten Flaggenschmucke. Schon am Vorabend hatte sich der herrlich gelegene Markt in sein Festkleid geworfen. Und es war ein wohltuender Eindruck, jedes Haus ohne alle und jede Ausnahme festlich geschmückt zu sehen. So ist es in der Rubrik Sonstige bemerkenswerte Vorkommnisse im Jahrbuch des Marktes Murnau von 1879 zu lesen. Eine Ausstellung im Staffelsee-Museum im kleinen Ort Seehausen lässt diese Zeit wieder lebendig werden. Damals ist das Ereignis für die Gegend epochal, denn die Bahnlinie ist die Verbindung zur Welt. Mit dem Zug gelangen auch Künstler aus München, damals ein wichtiges deutsches Zentrum der Kunstszene, ins blaue Land. Die Vorzüge sind klar. Sie können der hektischen Großstadt entfliehen, aber es ist ebenso unkompliziert, wieder in den Trubel der nahen Stadt zurückzukehren und die kulturelle Vielfalt einer Metropole zu genießen. Die gute Anbindung sei bis heute ein Vorzug der Gegend, sagt Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses in München. Ich fahre ja regelmäßig ins blaue Land. Ich bin regelmäßig in Penzberg, in Murnau, in Kochel, in Bernried, in Sindelsdorf. Und ich habe ja auch beruflich an diesen Zweigstellen zu tun. In Murnau betreiben wir ja mit der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung das Münterhaus als ein kleines Museum. Und wenn das Autobahnschild kommt, dann freue ich mich. Und zwar gibt es ja diesen Satz von Franz Marc, dass sie so lange arbeiten möchten, bis ihre Ideen, also ihre utopischen Ideen, ihnen auf der Landstraße begegnen. Und ich finde, genau das ist das, was wir jetzt haben. Diese Tourismusaktion, das blaue Land, ist, dass die Ideen sich so durchgesetzt haben, dass wir ein Autobahnschild haben und dass alle wissen, was man damit verbinden muss, nämlich dass Künstlerinnen und Künstler in diesem Alpenvorland die Moderne erfunden haben. Aber was ist das Alleinstellungsmerkmal des Blauen Landes? Warum haben sich die KünstlerInnen der neuen Avantgarde 60 Kilometer hinter München in der oberbayerischen Provinz niedergelassen? Für mich ist das ein Strauß von Gründen. Erstmal die Nähe zu München. Die sind natürlich nicht irgendwo hingegangen, wo sie ab vom Schuss waren, sondern in München gab es eine enorm bedeutende kulturelle Infrastruktur. Hier gibt es eine fantastische Oper, gab es die besten Galerien, die es in Deutschland gegeben hat, Tannhauser und so weiter. Es gab enorm tolle Museen, damals auch schon. Es gab eine Infrastruktur von Sammlerinnen und Sammler, die das unterstützt haben. Verleger Pieper, der den Almanach der Blaue Reiter herausgegeben hat. Es gab vor allen Dingen eine der besten Akademien in Europa, die international Leute angezogen haben. Deshalb waren ja diese vielen Künstlerinnen aus Frankreich, aus Russland, alle an dieser Akademie und da hat das ja angefangen. Und es gibt super Bahnverbindungen ins Oberland. Und das ist so, man kann quasi draußen sein und sich mit diesen Dingen beschäftigen und diese Konzentration und diese Ruhe und dieses Licht haben. Man kann sich aber auch sofort wieder in den Zug setzen und zu einer Ausstellungseröffnung gehen oder in die Oper gehen oder zu einem Schönberg-Konzert. Das ist etwas und dann gibt es tatsächlich andere Punkte. Das ist nicht so unglaublich teuer gewesen. Wassily Kandinsky, ein aus Moskau stammender, in München lebender und lehrender Künstler, entdeckt bereits 1902 das Voralpenland, als er in Kochel Malkurse abhält. Kochel liegt an dem gleichnamigen See und verbindet die Alpenkette im Süden und das Loisach-Kochelsee-Moor im Norden. Unzählige Male hält Kandinsky die Magie dieser Landschaft im Bild fest. Ein Gemälde von 1902 zeigt einen Ruderer in einem einfachen Kahn auf dem Kochelsee. Hinter ihm erhebt sich düster vor weißblauem Himmel die imposante Bergkulisse. Kochel ist eine zweite Keimzelle des Blauen Reiter, denn hier lernen sich Kandinsky und Gabriele Münter kennen. Die gebürtige Berlinerin ist eine der Schülerinnen im Malkurs von Kandinsky. Gemeinsam erkunden sie die Landschaft und verlieben sich ineinander. Münter ist damals 25 Jahre alt, Kandinsky bereits 36. In den Aufzeichnungen, die Gabriele Münter Mitte der 1950er Jahre über die Zeit an der Seite von Kandinsky anfertigt, schreibt sie über ihr Kennenlernen in Kochel. Auf dem Spaziergang sprach er von Farben und Mischungen. Es war zuerst regnerisch und grau. Ich hatte einen langen Gummimantel mit Pelerine und ein feines Fahrrad. So kam es, dass Kandinsky und ich radelten um den See, kleine Ausfahrten machten. Die anderen Schüler waren ohne Rad. Gemalt habe ich noch nicht viel. Doch sie füllt ihr Skizzenbuch, zeichnet das Schilf am Ufer des Kochelsees und die gewaltigen Wolken über den Bergen. Wassily Kandinsky, den Gabriele Münter in ihren Briefen liebevoll Was nennt, ist allerdings nicht frei. Er ist seit 1892 mit einer Cousine, Anja Chimjakin, verheiratet. Deshalb wird die Beziehung mit Gabriele Münter zunächst geheim gehalten. 1911 trennt sich Kandinsky von seiner Ehefrau und verspricht Münter die Ehe. Ein Versprechen, das er jedoch nie einlösen wird. Und das, obwohl es zu einer Verlobung der beiden Künstler kommt. Dennoch ist die Beziehung zunächst von Glück und vielen Gemeinsamkeiten geprägt. Auf einer Radtour entdeckt Kandinsky auch Murnau, ein Ort, der ihm auf Anhieb gefällt. Kandinsky und Münter berichten den Freunden in München-Schwabing, unter anderem dem Künstlerpaar Marianne von Werefkin und Alexei von Werefkin, begeistert von dem schönen Ort, dem gut erreichbaren Murnau. Fortan ziehen sie gemeinsam durch die oberbayerische Landschaft rund um Murnau. Eine Gegend der Ruhe und Abgeschiedenheit, die sie aber auch auf neue Ideen bringt und sie in die unterschiedlichen Pensionen und Hotels am Ort führt. Susanne Uhrig, Direktorin des Schlossmuseums in Murnau. Also sie waren zuerst in der Pension Echter und dann waren sie im Griesbräu. Und den sieht man jetzt hier vom Fenster aus ganz schön. Das ist eben dieses langgezogene grüne Gebäude. Murnau hatte viele Brauereien. Und dieses Griesbräu hatte eben auch ein Hotel angegliedert und da waren dann auch Marianne von Werefkin und Gabriele Münter und Kandinsky. Sommer München, Herbst Murnau. Murnau hatten wir auf einem Ausflug gesehen und an Jawlensky und Werefkin empfohlen, die uns im Herbst auch hinriefen. Wir wohnten im Griesbräu und es gefiel uns sehr. In Münters frühen Gemälden von Murnau finden sich noch Anklänge an die impressionistische Malweise, wie sie auch Kandinsky zuvor betreibt. In leuchtenden Farben malen die beiden Murnau im Sommer, den Schlosshof, die Gassen, die Kirche und auch den Ausblick von ihrem Zimmer im Hotel Griesbräu. Im Hintergrund dieser farbenfrohen Gemälde das Estergebirge. Noch ist die bunte Palette der beiden von den Künstlern der Fauve durchdrungen, ihre Farbmischung wild und zahlreich. Erst später experimentiert Kandinsky mit der Reduktion auf die Grundfarben. So wird Murnau zur Keimzelle der modernen Kunst. Matthias Mühling. Und das finde ich das Tolle an dem Blauen Reiter. Der hat blinde Flecken, ganz klar. Auch auf der Geschlechterebene, aber er ist trotzdem sehr, sehr, sehr viel fortschrittlicher. Sehr viel fortschrittlicher als alles andere der Moderne, was wir kennen. Die Alpen sind nah und fern zugleich. In Richtung Süden öffnet sich ein weiter Blick auf das tiefer liegende Moorgebiet, das hier Moos genannt wird. Erst dahinter erhebt sich das Hochgebirge. Diese Staffelung der Landschaft mit klar abgegrenzten Farbzonen hat etwas Liebliches. Franz Marc erfindet dafür den Begriff das blaue Land, eine Bezeichnung, die heute der Tourismusverband dankbar aufgegriffen hat, um Gäste in die Region zu bringen und an das künstlerische Erbe zu erinnern. Erstmals taucht der Begriff blaues Land in einem Brief auf. Und meint eben dann diese verschiedenen Schattierungen, die man ja immer ganz gut sieht. Also das ist das Schöne, wir haben ja hier die Kögel im Moos, dann kommt das Estergebirge, dann das Wettersteingebirge und Zugspitze und die grenzen sich durch unterschiedliche Blauschattierungen ab, manchmal Grauschattierungen. Ich habe neulich auch von dem besonderen Murnauer Licht gesprochen und es ist tatsächlich so, weil wir auf einem Hochplateau liegen Und dann entfaltet sich die ganze Bergkulisse. Und man hat noch dieses weite Moos davor. Man ist nicht in den Bergen, es ist nicht zu früh verschattet oder dunkel, sondern man hat wirklich dieses, ja, dieses Welttheater vor sich. Ja. Und manchmal ist es ganz spannend, weil dann sind bestimmte, je nach Licht, bestimmte Gipfel beleuchtet. Man sieht die Alpspitze, man sieht die Hohe Kiste, man sieht das Kistenkar und wenn der Schnee liegt. Und dann ist es wirklich so, dass einem tatsächlich das Herz aufgeht. Das muss man wirklich sagen, weil das so beeindruckend ist und das ist auch bei den Bildern, bei dem ersten Mal Aufenthalt 1908 so nachzuvollziehen. Diese reine Farbigkeit, diese Begeisterung für diese Farben, die es eben auch, da war ja auch die Murnauer Marktstraße sozusagen frisch gestrichen, weil Emanuel von Seidel, also Münchner Architekt, ja hier war und mit dem Verschönerungsverein diese Ortsverschönerung vorangetrieben hat. Und sich wirklich mit seinen Freunden, also das waren ja Profis alle, es war Kaulbach dabei, da war der Hengeler dabei, wirklich für jedes Haus und für jede Fassade den Farbton ausgesucht hat und die Ausleger. Und das natürlich jetzt gerade eben erst passiert war. Murnau ist zu Zeiten des Blauen Reiters ein sogenannter Marktflecken mit nur 2500 Einwohnern und 10 Brauereien. Schon damals erkennt und fördert der Münchner Architekt Emanuel von Seidel die Schönheit des Ortes. Er gründet einen Verschönerungsverein und entwirft einen Plan, um die Häuser in der Hauptstraße besonders einladend und farbenfroh zu gestalten. So wie sie auch heute noch aussehen. Es war ja dann auch so ein Phänomen, dass Seidel ja hier sein Refugium hatte, seine Villa, seinen großen Seidelpark, wo Max Reinhardt den Sommernachtstraum aufgeführt hat, wo er extra dann auch so eine kleine, im Notfall eine Haltestelle für den Zug hatte. Die Gäste konnten dann gleich im Seidelpark aussteigen. Und die Kreise haben sich so offensichtlich nie berührt. Ja. Ich meine, das waren dann doch diese alten Malerfürsten, eben Lehmbach, Kaulbach, Stuck und Gulbrandsson war zu Besuch. Mit den Malerinnen und Malern rund um den Blauen Reiter kommt eine junge, neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern ins Blaue Land und bedient sich nicht nur der Natur, sondern auch des ikonischen Erbes der Gegend. Sogar die Skulptur des heiligen Georg, für die sich Kandinsky als Motiv für das Titelblatt des Blauen Reiter-Almanach begeistert, findet sich in Murnau an Kirchen und an Gebäuden. In Murnau wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts Handel, Handwerk und Landwirtschaft betrieben. So wie zum Teil auch heute noch. Im Murnauer Moos wird aus Schilf und Riedgras Stalleinstreu hergestellt. Es ist mit 32 Quadratkilometer Fläche das größte zusammenhängende, naturnah erhaltene Moorgebiet Mitteleuropas und dehnt sich von Murnau in den Süden bis nach Eschenlohe und westlich bis nach Grafenaschau aus. Die Heuhaufen in Kegelform, die sich in den Gemälden des Blauen Reiters wiederfinden, herumgruppiert um eine Stange, es gibt sie auch heute noch. Im Schlossmuseum in Murnau lässt sich diese Kunst, die so sehr von der Landschaft inspiriert ist, im direkten Abgleich mit der heutigen Wirklichkeit erleben. Und hier, also diese blaue Reiterabteilung, natürlich hier noch ein früher Kandinsky aus Kochel, dann ein Jawlensky, dieser Himmel, den er immer so sehr gut wiedergeben konnte. Aber es geht hier eben auch um die neue Künstlervereinigung München, weil das darf man ja nicht vergessen, sondern dass wirklich aus diesen Malaufenthalten 1908, 9 und 10 der Wunsch ja entstanden ist, sich zu präsentieren, ja, die Fortschritte zu zeigen, die sie hier gemacht haben. Und 9 ist ja dann auch die neue Künstlervereinigung im Salon von Marianne von Werefkin gegründet worden, wo eben Maler, Schriftsteller und eben auch ja, Literaten dabei waren in diesem Kreis. Und das versuchen wir zu zeigen. Und da gab es ja diesen berühmten Eklat 1911. Und da hat sich ja dann sozusagen die Künstler abgespalten, die dann sich dann um diese Redaktion der Blaue Reiter formiert haben. Innerhalb der NKVM, der neuen Künstlervereinigung München, kommt es zu einem Richtungsstreit, der die Künstlerinnen und Künstler, die später zur Redaktion des Blauen Reiters gehören, spaltet. Wegen angeblicher Übergröße des abstrakten Gemäldes Komposition 5 soll Kandinsky aus einer Ausstellung 1911 ausgeschlossen werden. Aus Protest verlassen Münter, Mark und Kandinsky die von ihnen mitinitiierte neue Künstlervereinigung München und gründen voller Elan die Redaktion der Blaue Reiter. Als Gründungsort wählen sie Murnau. So wird das Blaue Land zur Anlaufstelle vieler Künstlerinnen, Künstler, Literaten, Musiker. Nicht nur der Ort ihrer Zusammenkunft ist besonders, sondern auch die Ideen und Ideale des Blauen Reiters, die sich in weiten Teilen von anderen Bewegungen der Avantgarde jener Jahre unterscheiden. Zentral ist die Konzentration auf das Wesentliche, auf das Innere des Dargestellten. Gabriele Münter verhilft die neue Umgebung schließlich auch zu einer expressiveren Malweise. Ich habe dann nach einer kurzen Zeit der Qual einen großen Sprung gemacht. Vom Naturabmalen, mehr oder weniger impressionistisch, zum Fühlen eines Inhalts, zum Abstrahieren, zum Geben eines Extrakts. In Kochel und dem Dörfchen Urfeld treffen Münter und Kandinsky auf noch weitere Russen, die sich hier niedergelassen haben. Sie lernen den Komponisten Thomas Alexandrowitsch von Hartmann kennen, der später für Wassily Kandinsky eine wegweisende Musik komponiert, der gelbe Klang. So bildet sich in Kandinskys Werk die Idee einer synästhetischen Kunst heraus. Es entstehen Ideen von Farbopern und Bühnenkompositionen. Die Treffen in ländlicher, provinzieller Umgebung gehen weit über die Enge der Berge hinaus. Und die erste Ausstellung des Blauen Reiters tourt ab 1911 durch Deutschland. Matthias Mühling, Leiter des Lehnbachhauses, das die größte Sammlung des Blauen Reiters beherbergt. Ich finde das unglaublich interessant zu schauen, was eigentlich den Blauen Reiter so besonders macht und was ihn unterscheidet von den vielen anderen Bewegungen, die wir in der Zeit kennen. Und das Erste ist in Deutschland, er ist international, er ist kein deutsches Phänomen. Es findet in Deutschland statt, aber es ist ein unglaublich transnationales Projekt. Wir haben vor allen Dingen junge und mittelalte Künstlerinnen und Künstler aus dem russischen Zarenreich. Wir haben Leute, die dann dort aus der Ukraine kommen und einen unheimlich interessanten Lebensweg haben, so wie Sonja Delaunay und Elisabeth Epstein, die dann nach Moskau gehen, nach Paris gehen, dort ihre Ausbildung finden. Und das ist auch die Verbindung nach Frankreich. Und deshalb gibt es eben auch einen bedeutenden französischen Anteil des Blauen Reiters. Es gibt aber auch einen US-Amerikaner, Albert Block. Und so ist es wirklich ein transnationales Projekt. Und die Künstlerinnen, die dann dabei sind, die sind auch unglaublich kosmopolitisch. Das, finde ich, unterscheidet ihn sehr, sehr stark. Also das große Unterscheidungsmerkmal, das immer auch genannt wird, ist, es ist ein transdisziplinäres Projekt. Ende August 1911 kommt es zu der entscheidenden Zusammenkunft der zukünftigen Blauen Reiter in Murnau. Dort wird der Almanach vorbereitet mit Abbildungen und Texten, der sich vorgenommen hat, die führenden französischen, deutschen und russischen Tendenzen der Musik, des Theaters und der Malerei im Spannungsfeld zwischen der Volkskunst Bayerns sowie der Gotik und der Malerei von Kindern zu präsentieren. Der Blaue Reiter soll der Ruf werden, der die Künstler sammelt, die zur neuen Zeit gehören, schreibt Franz Marc. Und Kandinsky nennt die Bewegung ein Dokument unserer heutigen Kunst. Doch der Name Der Blaue Reiter geht auf zahlreiche Überlegungen zurück. Er ist nicht nur aufgeladen mit Tradition und Bedeutung, sondern auch dem Ort seiner Entstehung verpflichtet. Den Namen Der Blaue Reiter erfanden wir am Kaffeetisch in der Gartenlaube von Sindelsdorf. Beide liebten wir blau. Marc Pferde, ich Reiter. So kam der Name von selbst. Und der märchenhafte Kaffee von Frau Maria Marc mundete uns noch besser, schreibt Kandinsky. Die Farbe Blau ist die Farbe der Romantik. Der heilige Georg ist eigentlich der Reiter, der dargestellt sind. Das ist der Schutzpatron von Moskau, aber auch von Murnau. Das ist eine sozusagen religiös-mythologisch überhöhte Figur, die gegen das Böse kämpft und die Avantgarde ist. Der heilige Georg ist ein Soldat, der wie die Avantgarde eben auf dem Pferd die feindlichen Reihen als erster durchbrechen muss. Das hat alles unglaublich viel Bedeutung. Aber nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges ist diese quasi überhöhte Form ja in Misskredit geraten. Und jetzt will er das so ein bisschen runterspielen. Und er will auch sagen, übrigens, ich war eine bedeutende Figur und nicht Paul Klee, weil Paul Klee eben sehr viel früher, sehr viel internationaler und berühmter als Kandinsky war. Und er reduziert die Rolle von Maria Mark zum Beispiel einfach nur, die hat nur Kaffee gekocht, nicht? Also das glaube ich nicht. Ich finde, diese Quelle ist nicht verlässlich und das wissen wir auch. Die stimmt auch mit den Quellen, die wir in der Stiftung haben, nicht überein. Im Almanach veröffentlichen nicht nur die Mitglieder August Macke oder Franz Marc ihre Aufsätze, in denen sie von der neuen reinen Kunstform künden, sondern es finden sich auch Abbildungen wegweisender Werke von Arnold Schönberg, Alban Berg, Thomas Hartmann, Robert Delaunay, Henri Matisse, Pablo Picasso, Van Gogh, Gauguin, Henri Rousseau. Die Kunst der Brücke gehörte nicht dazu. Aus solchen Künstlern kann was werden. Aus solcher Kunst nicht, schreibt Franz Marc verächtlich. Auch August Macke und seine Ehefrau Elisabeth Erdmann-Macke reisen aus Bonn nach Oberbayern und arbeiten mit am Almanach. Im Herbst kommen sie zu Franz Marc nach Sindelsdorf und im Oktober folgt eine Redaktionssitzung im Haus von Gabriele Münter in Murnau. Zusammengebracht hat sie vor allem Franz Marc, der an seine spätere Frau Maria schreibt: Ich bin überzeugt, dass wir alle miteinander schneller und besser vorankommen als so getrennt. Das wichtigste Kriterium für die neue Malerei lautet Innerlichkeit. Kandinsky schreibt in Das Geistige in der Kunst: Alle Mittel sind heilig, wenn sie innerlich notwendig sind. Und weiter: Alle Mittel sind sündhaft, wenn sie nicht aus der Quelle der inneren Notwendigkeit stammen. Gemeint ist die grenzenlose Entfaltung der Gefühle, die Überschreitung äußerer Regeln, die Suche nach einem Kern hinter der sichtbaren Oberfläche. Der Almanach des Blauen Reiters erobert von Oberbayern die Welt. Matthias Mühling. Also wir wissen ja, dass die Redaktionssitzungen im Wesentlichen im Blauen Land stattgefunden haben. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass der Name der Blaue Reiter auch dort erfunden wurde. Aber ganz sicher wissen wir das nicht, weil die Quellen, die wir darüber haben, eben Selbstbeschreibung sind. Und so ist das immer, das muss man immer Briefwechsel, das muss man alles immer mit Vorsicht genießen, nicht? Also wir können sehen, dass in jedem Fall Wassily Kandinsky und Franz Marc, die ja auch die Herausgeber des Almanach sind, dass die beiden im Zentrum dieses Projektes gestanden haben. Und wir haben eigentlich das gesamte Material dieser Redaktionssitzung noch hier bei uns im Archiv in der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung. Und da kann man sehen, dass aber alle aktiv sich um Bildvorlagen bemüht haben. Und ich denke auch, dass wir genügend Quellen haben, dass wir wissen, dass alle, die daran beteiligt waren, mitdiskutiert haben. Es gibt aber eine interessante Quelle, die ist ja, dass Kandinsky in den 30er Jahren aufschreibt, das ist ein Jubiläum von Franz Marcs Geburtstag oder Todestag, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Retrospektiv schreibt eben Kandinsky, wie sie zu diesem Namen der Blaue Reiter gekommen sind. Und da, finde ich, ist die Quelle immer falsch interpretiert worden. Er versucht ja, das so ein bisschen zu verharmlosen und sagt, ach, das hatte gar keine große Bedeutung. Das war so, dass der Name so von selbst kam und man mochte irgendwie Reiter und man mochte irgendwie blau. Und deshalb kam der Name ganz von selbst. Und der wunderbare Kaffee von Maria Mark mundete noch köstlicher. Maria Mark hat jedoch weitaus mehr zur Entstehung des Blauen Reiters beigetragen, als Kaffee zu kochen. Auch sie malte eigene Gemälde, die heute im Franz-Marc-Museum oder auch im Lehnbach-Haus hängen. Der Blaue Reiter, das ist eine bunte Mischung von Menschen. Die Redaktionsmitglieder können nicht nur malen und zeichnen, es finden sich auch Komponisten und Schriftsteller in ihren Reihen. Es gibt Intellektuelle, die schreiben, und viele von denen, die aktiv sind, besonders im inneren Zirkel der Redaktion des Blauen Reiters, das sind alles Doppelbegabungen. Man darf nicht vergessen, dass Kandinsky ein Volljurist ist, der unglaublich gut schreiben kann. Franz Marc hat Theologie und Philosophie studiert. Es gibt eben Leute, die vor allen Dingen Paul Klee, Kandinsky, die sehr, sehr gut ein Instrument beherrschen und gleichzeitig aber in der bildenden Kunst machen. Die wichtigste Figur ist natürlich Schönberg, der ist Maler und Komponist. Das, finde ich, ist sehr, sehr bedeutend. Die meisten Beiträge sind zur neuen Musik. Das ist eben ein synästhetisches Projekt, in dem alles zusammenkommen sollte. Ein Projekt, in dem die Idee des Gesamtkunstwerks schon angelegt ist. Kandinsky geht in den folgenden Jahren immer mehr den Weg in die Abstraktion. Es entstehen seine berühmten Werke mit dem der Musik entlehnten Titel Komposition. Linien und Wellen dynamisieren seine Gemälde. Landschaft ist nur schemenhaft zu erkennen. In Komposition 4 von 1911 sind andeutungsweise hoch aufgebäumte Pferde und säbelschwingende Reiter im Gefecht zu erkennen. Eine Festung auf dem Berg könnte inspiriert sein vom Murnauer Schloss, in dem heute das Schlossmuseum untergebracht ist. Gabriele Münter bleibt ihrem gerade erst neu entwickelten expressionistisch-gegenständlichen Werk treu. Sie malt die Dorfstraße von Murnau. In ihrem Gemälde ist das Schloss mit seinem markanten weißen Giebel eindeutig zu identifizieren. Matthias Mühling entdeckt bei seinen Besuchen im Blauen Land durch die Kunst die Gegend immer wieder neu. Obwohl der Tourismus hier schon früh Einzug hielt, zählt sie für ihn zu einer der schönsten in Europa. Das, finde ich, ist immer bedeutend, den Tourismus nicht zu verteufeln, sondern diesen alten Tourismus, der ist ja immer, wenn er so über 100 Jahre alt ist, dann sind das immer die schönsten Orte, die es überhaupt in Europa gibt. Und wenn man Glück hat und nicht alles zugebaut ist, dann ist es immer noch genauso schön. Bellagio am Comer See, Murnau am Staffelsee. Das sind ganz besondere Orte. Das Wasser dieses Sees ist ja relativ früh so warm, dass man schwimmen kann. Wenn man schwimmt, kann man das Etaler Mandel sehen, wenn man von Uffing schwimmt. Man muss sich das mal genau anschauen, wie schön das ist. Es gibt Wege, die man laufen kann. Es ist kein Dickicht, das zugewachsen ist. Es gibt gute und sehr einfache Restaurants in dieser Zeit. Und es gibt vor allen Dingen Menschen, mit denen man etwas gemeinsam tun kann. Es sind ja keine Künstlerinnen, die alleine zu Hause im Atelier sitzen wollen und dann alles aus ihrem Kopf heraus entwickeln wollen, sondern das sind Menschen, die Teil einer Bewegung sein wollen, Teil einer Strömung sein wollen, die Inspiration brauchen und sich gegenseitig in diesem kollaborativen und gemeinsamen zur Höchstleistung bringen. Das, finde ich, ist auch ein ganz bedeutender Umschwung zu der Kunstgeschichte, die wir vorher kennen, wo wir diese Figuren haben, die wirklich so auch als Einzelgenies stilisiert werden. Die Mitglieder des Blauen Reiter wollen Teil einer Bewegung sein. Es entstehen Landschaftsstudien im bayerischen Voralpenland von Gabriele Münter. Abstrakte Farbfeld- und Linienkompositionen und Improvisationen von Wassily Kandinsky. Rätselhaft verschlungene Tierkörpergemälde von Franz Marc oder Porträts einfacher Dorfbewohner von Alexei von Jawlensky. Also ich würde sagen, dass diese Kunst, die betrieben wurde, vor allen Dingen ja auch in der Langzeitwirkung Politik machen wollte. Es gab große utopische Ideen, die aber auch ganz praktisch umgesetzt wurden in einer Ästhetik, die wir heute die Moderne nennen. Abstraktion ist ein politisches Projekt. Es ist die Idee, dass man eine Weltsprache hat, die jenseits von dem, was man als Muttersprache spricht oder wo man kulturell herkommt, dass man das immer verstehen kann. Ob ich jetzt aus Japan komme oder aus Moskau oder aus München oder in Afrika einem Dorf groß geworden bin, dass das, was sozusagen die große Abstraktion ist, das kann jeder quasi in diesem Geistigen der Kunst erspüren. Und das ist ein politisches Projekt. Franz Marc malt Tiere, weil er zeigen will, dass Tiere die besseren Kreaturen sind, dass sie eben besser sind als der Mensch. Es geht immer um auch die Erneuerung der Gesellschaft. Da unterscheidet sich der Blaue Reiter aber nicht so stark von anderen Bewegungen der Moderne. Das ist typisch eben für die Moderne. Stärker als in anderen künstlerischen Strömungen jener Jahre dominiert beim Blauen Reiter der Gedanke der Gleichwertigkeit der Künste. Wenn man den Almanach der Blaue Reiter durchschaut, dann gibt es da drin eine Botschaft, die sich allein schon beim Durchblättern zeigt. Nämlich, dass jegliche Kultur, egal von wem, wann auf der Erde geschaffen, egal an welchem Ort und in welchem Kulturkreis, dass das gleichwertige Kulturleistung ist. Also ob ein Kind eine Zeichnung macht, ob jemand in Afrika vor 100 Jahren eine Skulptur schnitzt oder in Nordamerika einen Lendenschurz webt oder ob Kandinsky eine Komposition macht oder Schönberg eine Komposition macht oder Münter etwas macht oder in Murnau ein Bauer ein Hinterglasbild macht. Am 8. Juni 1909 meldet Kandinsky aus Murnau an Franz Marc. Wir sind noch immer hier und genießen das schöne Wetter mit Donnerwetterstimmungen und auch Glasmalerei. Alle drei, auch unsere Haushälterin, malen wir Glasbilder. Ich kenne wirklich beinahe keine schönere Arbeit. Leider ist das Zeug nur so zerbrechlich. Sowohl Gabriele Münter als auch Wassily Kandinsky, August Macke oder Franz Marc beschäftigen sich mit den volkstümlichen Techniken der Hinterglasmalerei, die sie ebenfalls in Murnau entdecken, wo sie den Hinterglasmaler Heinrich Rambold kennenlernen und für sein Können sehr bewundern. Die Formreduzierung und flächenfüllende Farbigkeit seiner Werke bestärkt die Künstler auf ihrem Weg in die Abstraktion. Kandinsky und ich waren, ich glaube, Frühjahr 1907 in Tirol und sahen dort schöne gemalte Marterln, alte Volkskunst. Aber Glasbilder, scheint mir, lernten wir erst hier in Murnau kennen. Es wird Jawlensky gewesen sein, der zuerst auf Rambold und die Sammlung Krötz aufmerksam machte. Wir waren alle begeistert für die Sache. In der Erinnerung Gabriele Münters ist es Jawlensky, der als erster aus dem Freundeskreis die umfangreiche Hinterglasmalereisammlung des Murnauer Gastwirts Johann Krötz kennenlernt und seine Künstlerkollegen darauf aufmerksam macht. Münter selbst lässt sich vom Murnauer Maler Heinrich Rambold in dieser Technik sogar persönlich unterrichten. Bei Rambold sah ich, wie man es machen kann. Ich war in Murnau, soviel ich weiß, die erste, die Glasscheiben nahm und etwas machte. Zuerst Kopien, dann auch verschiedene eigene Dinge. Ich war entzückt von der Technik und wie schön das ging. Etwa ein Dutzend Hinterglasbilder malt Gabriele Münter. Von Franz Marc sind 8 nachweisbar und von Kandinsky sogar 52. Es ist aber nicht allein die bäuerliche Schlichtheit, die die Künstlerinnen und Künstler damals fasziniert, sondern die einfache Formensprache, die Klarheit des Ausdrucks, die ausgeprägte Farbigkeit und nicht zuletzt die Gestaltung der Motive ohne Tiefenräumlichkeit. In diesem alten künstlerischen Verfahren finden die Künstler neue Möglichkeiten für ihre eigene Arbeit. Die Einfachheit der Darstellung, wie sie in der Hinterglasmalerei notwendig ist, empfinden sie als ungekünstelt und wahrhaftig. Ihre sakralen Motive, die Darstellung der Heiligen, des Jesuskindes und der Mutter Gottes, führen, nach Auffassung der Avantgardisten, in eine Welt mit geistigen Werten. Im Schlossmuseum Murnau sind die Anfänge dieser Kunst, die sich oft mit Volksmythen oder folkloristischen Sagen beschäftigt, in einer Gegenüberstellung mit den Experimenten des Blauen Reiters zu erleben. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum ist der Blaue Reiter eigentlich so populär? Und er ist so populär, weil diese Kunst so verständlich macht, dass sie eben nicht elitär sein will, sondern eben diese ganzen Dinge aufnimmt, wie Kinderzeichnungen. Gabriele Münter und Wassily Kandinsky haben über 250 Kinderzeichnungen gesammelt, um von diesen Kinderzeichnungen zu lernen. Das heißt, die wollten nicht von großen Meistern lernen, sondern die wollten von Kindern lernen, weil in Kindern diese Idee einer besseren Zukunft steckt. Die können eben die besseren Menschen werden. Sie sind bei Rambold in Murnau hingegangen und haben hinter Glasmalerei gelernt, um quasi diese Volkskunst zu erlernen. Und ich finde, dass diese enorme, liebevolle Verbindung zu dem, was irgendwie München und Oberbayern irgendwie ist, dass das so viele Menschen heute anspricht und die damit so eine positive Identifikation haben, das ist ja das, warum unser Museum als kleines Museum zu den populärsten Kunstmuseen in Deutschland gehört. Das Herzstück des Schlossmuseums bildet die umfangreiche Sammlung von Werken Gabriele Münters mit über 80 Gemälden, Zeichnungen und Grafiken aus der Zeit von 1902 bis kurz vor ihrem Tod 1962. Alle Werkphasen Gabriele Münters sind vertreten. Von den Zeichnungen, frühen Druckgrafiken über Bilder aus der expressionistischen Phase bis hin zu ihrem Spätwerk und abstrakten Kompositionen. Um das Haus, das im Volksmund wegen seiner sonderbaren BesucherInnen abfällig Russenhaus genannt und das ein Epizentrum der künstlerischen Avantgarde wurde, soll es gleich gehen. Ja, wir sind hier nicht weit ab vom Schlossmuseum an der St. Nikolauskirche auf dem Friedhof vor dem Grab von Gabriele Münter und ihrem zweiten Lebensgefährten Johannes Eichner. Und es ist eine lauschige Stelle mit einer Bank, die auch zum Verweilen einlädt. Aber auch wenn man direkt vor dem Grab steht, eben sieht man in direkter Linie rüber zum Münterhaus und hat quasi den Ort im Blick, von dem aus sie Murnau gesehen hat, Murnau betrachtet hat, Murnau gemalt hat. Viele Ansichten von Schloss und Kirche, auch eben auch von Kandinsky tatsächlich. Die Künstlerin Gabriele Münter stirbt am 19. Mai 1962 in ihrem Haus in der Kottmüllerallee in Murnau. Sie wird zusammen mit ihrem Mann, dem Philosophen Johannes Eichner, auf dem Friedhof neben dem Schlossmuseum beigesetzt. Ihre Murnauer Motive hängen in Museen auf der ganzen Welt und künden noch heute von dem Wendepunkt der Kunstgeschichte, der im blauen Land in einem kleinen Haus auf einem Murnauer Hügel seinen Anfang nahm. Mein Name ist Christian Schied. Ich koordiniere und leite auch die Führungen hier im Münterhaus. Das Haus, in dem Gabriele Münter auch nach der Trennung von Wassily Kandinsky im Jahr 1914 bis zu ihrem Tod lebte, war so etwas wie das künstlerische Zentrum jener avantgardistischen Jahre. Dank einer frühen Skizze von Gabriele Münter, die kurz nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages entstand, können Zustand und Aussehen des Hauses sowie die Größe des Gartens für die Sanierung originalgetreu rekonstruiert werden. Das Wohnzimmer, in dem eben dann auch die Redaktionssitzungen zu dem blauen Reitereimernach stattfanden. Also es nannte sich auch nicht die Gruppe der Blaue Reiter, sondern es war die Redaktion des Blauen Reiter. Also eigentlich doch ein etwas loserer Zusammenschluss, als es zum Beispiel die Brücke war, die ja also im Grunde alles geteilt haben. Und Gabriele Münter war Schriftführerin. Man hat sich hier getroffen und hat sozusagen diese Sammlung aus Texten und Bildern zur Kunst zusammengestellt. Erklärt Christian Schied. Seit 1999 ist das Münterhaus wieder zu besichtigen und dient als Startpunkt thematischer Wanderungen auf den Spuren des Blauen Reiter ins Murnauer Moos oder zum Staffelsee. Die Redaktion des Almanachs Der Blaue Reiter versammelt sich in dem Haus der Künstlerin ab 1911 regelmäßig. Der Almanach, die weltberühmte Zeitschrift, entsteht hier. Kandinsky malt und verfasst in Murnau seinen berühmten Text über das Geistige in der Kunst, in dem auch sein berühmtes Bekenntnis zur Farbe Blau zu finden ist. Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem. Es ist die Farbe des Himmels, so wie wir ihn uns vorstellen beim Klang des Wortes Himmel. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern ließen Münter und Kandinsky das Haus nicht selbst bauen. Der Murnauer Architekt Ernst Hegemann entwarf es. Es besteht aus 3 Stockwerken, Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss und einem Mansardwalmdach. Jede Etage hat 3 kleinere Räume. Vor dem Haus öffnet sich der Blick auf einen großen Garten, in dem Sonnenblumen blühen. So muss es gewesen sein, als sich Gabriele Münter und ihr damaliger Lebensgefährte Wassily Kandinsky in dieses Haus verliebten. Isabel Jansen, Geschäftsführerin der Münter Stiftung mit Sitz in München. Gabriele Münter und Wassily Kandinsky waren 4 Jahre lang auf Reisen. Sie sind von 1904 bis 1908 gereist. Sie sind nach Tunesien, nach Italien, nach Frankreich, in den Niederlanden. Und 1908 wollten sie sich niederlassen und haben sie da einen Ort gesucht. Im Juni 1908 waren sie zum ersten Mal zusammen in Murnau für ein paar Tage. Kandinsky ist schon dort gewesen, 4 Jahre vorher, 1904. Für Münter, das war das erste Mal. Und sie war auch sofort begeistert von dem Ort, von der Landschaft, von den vielfältigen Ansichten, wie sie das auch später dann geschrieben hat. Das war der erste Aufenthalt in Murnau. Im Spätsommer 1908 haben sie sich dort länger aufgehalten mit Malerkollegen, Kolleginnen, mit Marianne von Werefkin und Jawlensky. Da haben sie sehr intensiv alle zusammen gemalt. Und sie sind immer wieder nach Murnau gefahren und da haben sie dieses Haus entdeckt. Und Kandinsky soll sich sofort in das Haus verliebt haben und Münter gedrängt haben, das Haus zu kaufen, was sie auch gemacht hat im August 1909. Dann zogen wir zu Xaver Streidel in die neu gebaute Villa, in die sich Kandinsky auf den ersten Blick verliebt hat. Dieser Liebe ist er treu geblieben. Es gab kein Hin- und Her-Überlegen. Er bearbeitete mich etwas. Im Spätsommer war die Villa gekauft. Von Fräulein G. Münter. So beschreibt Gabriele Münter Jahre später in ihren Erinnerungen den Kauf des Hauses. Am 21. August 1909 wurde das Haus auf ihren Namen ins Grundbuch eingetragen. Hier können Münter und Kandinsky beim Blick aus den großen Fenstern die Vielfalt der Murnauer Landschaft erleben. Begeistert notiert Münter auf einer Skizze des Hauses: Blick aus Fenster vom Zimmer, blauer Himmel, weiße Wolken und das alte Schloss wie Gold in der Sonne beschienen. Das Paar und seine zahlreichen, auch ausländischen Gäste fielen in Murnau auf, sodass das Haus von den Einheimischen wegen seiner Bewohner und ihrer Künstlerfreunde nur Russenhaus genannt wurde. Russenhaus, das ist natürlich ein Begriff, das wir nicht mehr benutzen, weil das ist ein abwertender Name, abwertender Begriff. Das war im Volksmund, wurde dieses Haus Russenhaus genannt, weil natürlich Kandinsky Russe war und sie hatten oft Besuch von russischen Kollegen und Kolleginnen wie Marianne von Werefkin, Alexei von Jawlensky, aber auch von dem Komponist Thomas von Hartmann und seine Frau Olga von Hartmann. Also da waren natürlich viel Russen da auf Besuch und das ist dann der Grund gewesen. Architektonisch soll das Haus an ein altbayerisches Gebirgshaus erinnern. Der Sockel ist auffällig gelb gestrichen. Gut sichtbar steht es auf einer Anhöhe. Es ist nicht nur voller Kunst, sondern selbst ein Kunstwerk. Kandinsky malte bunte Pferde auf die Holztreppe, hängte eigene Hinterglasbilder auf und entwarf Möbel oder Bilderrahmen. Der Eingang, die Eingangskugel, die von Kandinsky bemalte Treppe als Blickfang, Schablonentechnik, mittels der diese farbige Reiterei hier die Treppenwange hochjagt, bayerische und russische Blumenmotive ergänzen den Rhythmus und diese Schablonentechnik findet man dann eben auch hier an der Bordüre im Haus. Ein Besuch im Haus von Gabriele Münter in Murnau ist der ideale Zugang zur Landschaft und vor allem zur Kunst des Blauen Reiters. Die beiden Künstler verfallen bei ihren Aufenthalten geradezu in einen Malrausch. Münter malt nicht nur das Haus von außen, sie malt auch das Interieur in ihren Bildern. Und sie malt ihre kleine Objektsammlung, die noch heute im Haus zu sehen ist. Die heiligen Figuren in der Ecke aus Ettal, eine kleine aus Altötting, geschnitzte Hühner aus Russland und diese kleinen böhmischen Tonvögel sehen wir dann eben auch in Bildern von Gabriele Münter. Gabriele Münter malt, was sie sieht. Den Blick aus dem Fenster, die blauen Berge, das saftige Moos, den Ort Monau. Sie bildet nicht ab, sie übersetzt ihre Umgebung in leuchtende Farbflächen, Linien und Tupfer. In Monau tritt ihr Schaffen in eine neue Phase. Sie malt nicht mehr impressionistisch, sondern expressionistisch. Diesen berühmten Spätsommer 1908, wo sie mit Kandinsky, Jawlensky und Werefkin zusammen ist in Monau und sie malen zusammen. Und da hat sich ihr Malstil geändert. Münters Bilder werden abstrakter. Sie arbeitet nun, auch unter dem Einfluss der oberbayerischen Hinterglasmalerei, mit einem kräftigeren Pinselstrich. Und es entstehen größere und farbigere Flächen. Die Künstlerin möchte die Farbe unangestrengt benutzen wie die Linie, wird sie später schreiben. Gelb, Rot, Blau sind ihre Grundfarben, in der Zeit des Blauen Reiters, meist mit einem dunklen Ton konturiert. Isabel Jansen von der Münter Stiftung hilft, die Künstlerin in ein neues Licht zu rücken. Denn in den Köpfen der meisten Menschen war sie lange vor allem eines, die Schülerin Wassily Kandinskys. Gabriele Münter ist eine Malerin oder eine Künstlerin, die man bis jetzt unterschätzt hat oder die Rezeption ist einfach viel zu reduziert gewesen. Dabei war sie schon zu Lebzeiten erfolgreich, hatte Ausstellungen in aller Welt, machte vor allem im Ausland von sich reden. Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses in München. Und Gabriele Münter hatte von Anfang an sehr früh Erfolg und einen sehr, sehr kontinuierlichen Erfolg bis zum Schluss. Eine der wenigen Künstlerinnen, die an der Documenta 1 teilgenommen haben, zu Lebzeiten an der Venedig-Biennale, eine bedeutende Galerie in London, in New York und Los Angeles gehabt hat. Es gab einen frühen Erfolg der Künstlerinnen, aber am Rand dieses Betriebs standen die Frauen natürlich im Schatten dieser Männer. Aber die Kunstgeschichte hat das quasi nonchalant und kontinuierlich korrigiert. Das ist nicht jetzt so plötzlich gekommen mit so, oh, jetzt muss man sich mal um Künstlerinnen kümmern. Und man darf auch nicht vergessen, dass Gabriele Münter ja nach Skandinavien gezogen ist zu Beginn des Ersten Weltkrieges und dass sie dort sehr, sehr erfolgreich war, zwei riesige Retrospektiven hatte und in Skandinavien ja grundsätzlich Künstlerinnen Akademien besuchen durften und es da viel früher Karrieren gegeben hat. Dennoch befinden sich viele ihrer Gemälde lange Jahrzehnte unsichtbar in Depots. Die Bilder waren nicht gerahmt zum großen Teil und die Leinwände waren zum Teil auch nicht bespannt auf die Keilrahmen. Dabei ist Gabriele Münter schon immer eine emanzipierte, selbstbestimmte Frau. Schon als sie 1898 mit ihrer Schwester zu einer zweijährigen USA-Reise aufbricht, weiß Gabriele Münter, was sie tut. Ein erstes Werk entsteht, noch vor der Malerei. Sie nimmt ihre Kamera mit in die USA und hält den Alltag zwischen New York und Texas fest. Münter ist gerade 20 Jahre alt und fotografiert karge Landschaften, einfache Hütten, schwarze Frauen in Sonntagskleidern und Südstaatenmädchen, die sich am Hintern kratzen. Also diese Kamera setzte eine bestimmte Haltung im Prinzip voraus. Also anstatt auf der Brust hält sie sie eigentlich eher zum Kopf hin. Man sieht ihren Schatten, die Silhouette, die sie sozusagen in die Komposition mit einbaut. sagt Christian Schied bei der Führung durch das Münterhaus in Murnau und deutet auf ein Foto, das eine Familiengruppe an einem Holzzaun in Texas zeigt. Einige der Amerika-Fotografien sind im Untergeschoss des Münterhauses ausgestellt. Ihr Zugang zum Bild ist ungezwungen, natürlich, so wie sie auch die Menschen, die sie später in ihren Bildern porträtiert, ganz intuitiv auswählt. Auf ihre Schwarz-Weiß-Fotografien folgen spätimpressionistische Bilder, die während Holland- und Paris-Aufenthalten in den 1910er Jahren entstehen. Der entscheidende Wandel kommt in der Murnauer Zeit. Es gibt eigentlich in dem Werk von Gabriele Münter keine richtige Phase. Das sieht man auch in der Malerei, dass sie immer wieder gleichzeitig verschiedene Bildsprachen benutzt. Das ist nicht nur ab 1908 benutzt sie kräftigen Farben, vereinfachten Formen in dunklen Konturen, Umrissen und dann mal sie ein paar Jahre lang so. Stimmt aber nicht. Sie hat natürlich Gemälde mit diesem Stil geschaffen, aber auch ganz anderen. Es passiert sehr viel bei Gabriele Münter, ständig. Die ist ein sehr offener Mensch, ein sehr interessierter Mensch und eine Künstlerin, die sehr über ihre Arbeit nachdenkt und reflektiert. Auch Kandinsky malt immer wieder Murnau. Schloss, Kirche, Schule, Friedhof. Es entstehen zahlreiche Studien, die im Laufe der Zeit abstrakter und zeichenhafter werden. Seine Hand scheint immer freier zu werden. In einem Gemälde »Studie zu Murnau mit Kirche« reduziert Kandinsky die Grabmäler auf weiße Stelen mit blauen Schatten. Wie bei Kandinsky tauchen auch in Gabriele Münters Kunst kaum Personen auf. Auch sie konzentriert sich auf die Umgebung. Sie malt die Straßen von Murnau mit diesen farbigen Fassaden, aber selten Menschen. Oder man sieht ein Fuhrwerk schon mit Menschen nebenan. Aber der Mensch ist grundsätzlich wenig präsent. Und die Landschaften, das sind natürlich der See, der Staffelsee, das Moos und die Berge. Das sind die Motiven, die immer wiederkehrend in verschiedenen Tageslichten, verschiedenen Kompositionen, verschiedenen Stilen auch. Doch auch das blaue Land kann die Liebe zwischen Münter und Kandinsky nicht retten. Die Beziehung zu dem russischen Maler ist nach 8 gemeinsamen Jahren von Routine geprägt. Oft reist er allein von Murnau oder München nach Russland, um seine Familie zu treffen oder geschäftliche Angelegenheiten zu regeln. In dieser Zeit schreiben sich die beiden lange Briefe, in denen sie ausführlich über ihre jeweiligen Aufenthaltsorte, aber auch über ihre künstlerischen Interessen berichten. Wir malten in der verlängerten Burggasse. Und gerade kamen alle Murnauer Kühe vorbei und ich rettete mich über den Graben. Habe 2 Studien gemalt. Nicht schlecht, nicht gut. Schreibt Gabriele Münter, genannt Ella, an ihren Was, Wassily Kandinsky, der sich im Oktober 1910 in Moskau aufhält. In einem Brief Kandinskys an seine Ella ein Jahr später zeigt sich der Wegbereiter der Avantgarde-Kunst, der sich gerade in Murnau aufhält, als bodenständiger Gartenfreund. Die Aprikose treibt tüchtig. Viele Erbsen hängen und reifen. Radieschen esse ich immer grammweise. Kirschen haben gut geschmeckt, saftig, süß. Vielleicht fahre ich diese Woche zu Marx rüber für einen Tag, da sie Mutter auf Besuch haben und erst nach 24. nach hier kommen können. Kandinsky und Münter verschmelzen förmlich mit ihrer Umgebung. Fotos zeigen sie in oberbayerischer Tracht. Münter im Dirndl, Kandinsky in Kniebundhosen. Christian Schied. Es war eben gerade dieser Charme des Einfachen und das hat jetzt auch in der Funktionalität seine Auswirkung, dass in dem Haus es eigentlich außer Raum nichts gab. Kein fließend Wasser, kein Strom, keine Heizung. Es gab draußen einen Brunnen, wo man sich das Wasser holt. Und deswegen konnte man es auch nur im Sommer benutzen, weil erstmal zum Heizen nichts da war. Diese ganzjährige Nutzung war eigentlich erst durch den Umbau Johannes Eichner möglich. Und das ist dann aber erst Anfang der 30er Jahre. Auch im Schicksalsjahr 1914, als am 28. Juni der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet wird, halten sich die beiden in Monau auf. Der Kriegsausbruch bedeutet eine Zäsur in ihrem gemeinsamen Leben. Über Nacht werden sie zu Bürgern verfeindeter Nationen. Sie verlassen Monau, ziehen zunächst als Emigranten nach Rorschach am Bodensee. Dann geht jeder seinen eigenen Weg. Kandinsky kehrt nach Russland zurück, Münter zieht es unter anderem nach Skandinavien. Wie sehr die Trennung Gabriele Münter belastet, das merkt auch der Dadaist Hugo Ball, der sie in Monau besucht. Er hält es nur einen Tag bei ihr aus. So traurig findet er es dort. Frau Kandinsky, die ich bei Bekannten traf, hat mich in ihr Häuschen nach Monau eingeladen. Ich war nur einen Tag dort und bewunderte die vielen prächtigen Glasbilder, die ihr Gatte dort hinterlassen hat. Vor dem Krieg sah dieses Häuschen öfters Arnold Schönberg und Franz Marc. Jetzt ist es ganz vereinsamt. Ein paar verstreute Veilchen blühen im Garten. Schreibt Ball Ende März 1922 an seinen Freund Hermann Hesse. Und weiter? Es war wie ein Sonntag auf dem Friedhof. Es schien mir so fantastisch, dass ich flüchtete. Der Krieg brachte aber nicht nur Kandinsky und Münter auseinander, sondern auch Teile des Blauen Reiter. Die Bewegung spaltete sich in jene, die begeistert in den Krieg zogen, und jene, die den Wahnsinn des Tötens früh verurteilten. Und das ist ihnen dann ja auch sehr vorgeworfen worden in der Weimarer Republik. Von den jungen Künstlerinnen, die wurde gesagt, das ist so verträumter Kram. Und der Kandinsky mit seinen esoterischen Ideen des Geistigen. Und was hat's gebracht? Irgendwie die größte menschliche Katastrophe mit industriellen Töten. Und dann wurde natürlich gefragt, auch was war eigentlich der Anteil der aktiv wirkenden Künstlerinnen vor dem Ersten Weltkrieg an dieser Katastrophe. Und es gibt einen Link des Blauen Reiters dahin. Also diese eskapistischen Idee der Weltflucht und die Idee, dass eben der Krieg quasi die ultimative Idee der Weltflucht ist, dass im Krieg etwas Reinigendes passiert, was eine Erneuerung der Gesellschaft hervorrufen kann. Auch diese Ideen sind im Blauen Reiter implizit und explizit aufgehoben, also allein durch Schriften, die die rezipiert haben, die sehr gewalttätig sind, aber auch die Kriegsbegeisterung von Franz Marc und August Macke. Das muss man sehen. Übrigens, es gab Leute, die das sehr, sehr viel klüger verstanden haben, sehr viel früher im Blauen Reiter. Also Schönberg ist nie kriegsbegeistert gewesen. Wassily Kandinsky nicht, Gabriele Münter nicht. Also es ist nicht die ganze Bewegung gewesen, aber es steckte eben auch etwas da drin. Münter stellt zwar aus, aber ihre Kunst lässt sich nur schwer verkaufen. Sie finanziert sich durch eine Leibrente. Ähnlich ergeht es ihrer Künstlerkollegin vom Blauen Reiter, Marianne von Werefkin. Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses. Und was man sehen kann, quasi Emanzipation und Avantgarde ist quasi nur in finanzieller Unabhängigkeit möglich. Ne? Also das sind, muss man natürlich auch sagen, dass die alle relativ finanziell unabhängig war und auch deshalb so emanzipatorisch auch auf der feministischen Seite wirken könnte, weil Werefkin und Münter, die mussten nicht arbeiten. Und es ist ein Unterschied, ob ich arbeiten gehen muss unter enorm patriarchalen Bedingungen oder ob ich finanziell unabhängig bin und mich entscheiden kann, Künstlerin zu sein. Das muss man sehen. Aber das ist auch in anderen Bereichen der Gesellschaft so. Emanzipation kommt eben sehr stark über finanziell unabhängige, selbstbewusste Kreise und wirkt dann erst langsam breit in die Gesellschaft hinein. Trotz der Trennung von Kandinsky bewahrte Gabriele Münter seinen Bilderschatz in ihrem Haus in Murnau auf. Dort gelingt es ihr, viele seiner von den Nazis als entartet verfemten Werke während des Zweiten Weltkriegs im Keller zu verstecken. Münter selbst hat Glück. Sie fällt durch das Raster der Bilderjäger. Christian Schied. In der Zeit des Nationalsozialismus hat sie diese Bildwerke hier in diesem Keller versteckt. Sie hatte die Chuzpe eben zu verleugnen und auch die Sachen sozusagen nicht preiszugeben und dann auch vor den Amerikanern zu beschützen, die ja auf der Suche nach Beutekunst waren, und sie dann in dieser großzügigen Schenkung ans Lenbachhaus zu bringen. Auch in ihrem Spätwerk bleibt Gabriele Münter dem Gegenstand, der Landschaft und den Menschen in Oberbayern treu. Sie geht nicht in die Abstraktion, trotz vieler Experimente. Die Aufgabe der Darstellung des Menschen ist so bedeutend, dass ich mich nie versucht gefühlt habe, darüber hinauszugehen. Die menschliche Erscheinung etwa aufzulösen, in eigenwillige Konstruktionen aufzunehmen oder ganz zu verwerfen und durch gegenstandslose Gebilde zu ersetzen. Mag man glauben, auf diese Weise das Geistige an sich zu erfassen, gewissermaßen die Aura des Menschen darzustellen, ein Gleichnis, ein Sinnbild zu schaffen, so ist doch die körperliche Erscheinung des Menschen, namentlich das Gesicht, selber schon Sinnbild. Wieder sucht und findet Gabriele Münter Motive in ihrem Haus in Murnau. Sie komponiert ihre Sammlung folkloristischer Masken, Nippes oder Kinderzeichnungen zu eigenwilligen Kompositionen. Seit 1931, meiner Rückkehr nach Murnau, wo ich schon 1909 ein Landhaus erworben hatte, bin ich wieder richtig ins Malen gekommen. Und es gibt viele, die diese Produktion nicht weniger schätzen als die Bilder aus der berühmten Zeit des Blauen Reiters. Herausragend sind ihre weniger bekannten Gemälde, in denen sie sich mit dem Primitivismus beschäftigt und die Gräuel des Kolonialismus dabei vollkommen verdrängt, sagt Matthias Mühling. Weil all diese Objekte, die sie da drin zeigen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, außer denen, aus denen sie selber kommen, die sind mit kolonialer Infrastruktur nach Europa gekommen. Sie haben gar keinen Blick dafür, dass da drin auch etwas Problematisches liegen konnte, obwohl sie das in dieser Zeit hätten wissen können. Man wusste ganz genau um die kolonialen Verbrechen. Die waren quasi jeden Tag in der Zeitung nachzulesen. Und das, finde ich, ist toll an der Kunst. Die Kunst ist immer beides, wenn wir das angucken. Wir sehen den Fortschritt, wir sehen aber auch sozusagen die Gefangenheit in den eigenen Widersprüchen. Und so werden auch zukünftig Menschen uns anschauen. Und so ist auch das Blaue Land. Am 19. Mai 1962 stirbt Gabriele Münter im Blauen Land in ihrem Haus in Murnau. Vis-à-vis ist das Grab, wenn Sie rüberschauen, der Friedhof. Und wenn man auf der obersten Etage das zweite Grab links mit Blick hierher hat, dann hat man so diese Achse, Münterhaus, Grab, Schlossmuseum, das magische Dreieck. Also das ist eigentlich schon eine sehr berührende Sache. Auch Franz Marc, der im Ersten Weltkrieg Soldat war und an der Front sein Leben verlor, liegt im Blauen Land begraben. In dem kleinen Ort Kochel, keine 15 Kilometer von Murnau entfernt. Schon als Kind verbrachte der Künstler hier seine ersten Ferien und malte in Kochel fast alle Meisterwerke seines Schaffens. Franz Marc ist als geborener Münchner der einzige Bayer im Kreis der Mitglieder des Blauen Reiters. Von ihm stammt der Name Blaues Land, wegen des blau-weißen Karwendelgebirges, der blau-grünen Bergketten, des blau-grauen Nebels über den Mooren und der Farbe des Himmels. Er schreibt: Die wichtigste Farbe für mich ist das Blau. Das ist das männliche Prinzip, das Geistige in allem. Gelb ist das Weibliche, sinnlich und nachgiebig. Rot ist die Materie, die Erde, schwer und brutal. Blau und Gelb kämpfen gemeinsam gegen das Rot, müssen dagegen kämpfen, das ist ihre Natur. Für mich ist das Gelb, das Weib, der Erde näher als das Blau. Gelb steht direkt auf dem Rot. Das Blau, das Geistige, der Himmel, das männliche Prinzip, wölbt sich über allem. Gut, wenn man diese Landschaft erblickt in einem schönen Sonnentag, dann ist der Himmel blau und die Berge sind auch so in so einen bläulichen Nebel eingehüllt. Ja, weiß ich nicht genau, woran das liegt, dass das bläulich ist. Es ist einfach so ein bisschen ins Bläuliche getüncht alles, ja. Die Künstlerin Silke Lühr führt auf den Spuren des Blauen Reiter TouristInnen durch Kochel. Also Kochel ist natürlich ganz stark verbunden mit Franz Marc. Franz Marc, der hier im Landkreis, im Umkreis gelebt und gearbeitet hat. Franz Marc kam schon als kleiner Junge hier nach Kochel mit seinem Vater. Sein Vater war ja auch Maler und von ihm hat er die Maltechnik beigebracht bekommen. Also die Handfertigkeit als Künstler, die Maltechniken, die hat er schon als junger Mann erlernt. Und es war allerdings noch eine ganze Zeit, die er gebraucht hat, um seinen eigenen Stil zu entwickeln, um seinen Weg als Künstler dann zu gehen. Also als junger Mann war er erstmal noch gar nicht sicher, dass er Künstler werden wollte. Er hatte überlegt, ob er Pfarrer werden wollte. Er war ein sehr tiefgründiger Mensch. So ganz in dieser wunderbaren Natur durchläuft mich stets ein sehr verführerisches, ungemeines Wohlbehagen. So unbekümmert ganz und ganz dem Herzen zu leben, zu lieben und zu träumen. Franz Marc wird 1880 in München als Sohn von Wilhelm Marc, Maler und Professor an der Münchner Kunstakademie, geboren, wo sich auch Franz 1900 einschreibt. Das Studium befriedigt ihn jedoch nicht. Erste Einflüsse auf sein Werk gehen auf den französischen Impressionismus zurück, den er auf einer Frankreichreise kennenlernt. Er ist ein Suchender, der seine Themen vor allem in der oberbayerischen Natur findet. Wir starten hier halt am Bahnhof in Kochel, weil das also auch so ein Ausgangspunkt ist, wo Franz Marc schon als kleiner Junge mit seinem Vater nach Kochel kam und von hier aus starteten sie dann ins Blaue Land. Ist jetzt heute ein bisschen neblig, insofern ist es vielleicht nicht ganz so einfach, das nachzuempfinden. Aber hier ist sozusagen das Tor, was sich öffnet, der Blick in die blauen Berge. Ja, diese Landschaft, die so eine große Faszination auf Franz Marc hatte. Also starten wir mal und gehen hier rüber. Gegenüber hier ist das Hotel Waltraut. Ist also auch ein Platz, wo Franz Marc immer wieder hinkam. Früher hatten diese Hotels auch einen eigenen Schlachtraum. Und dort kam Franz Marc und machte seine berühmten Kohlezeichnungen, also seine Tierstudien. Und, es gibt teilweise ja auch Zeichnungen, wo die Tiere schon tot sind. Also es sind, ja, das gehörte wohl damals auch mit zum Studium dazu. Also hier dieser Platz ist, wie gesagt, ein Ort, wo Franz Marc hinkam, um diese Tierzeichnung zu machen. Auch das Hotel Waltraut gibt es noch, wenn auch unter anderem Namen. Tieranatomische Studien sind hier nicht mehr möglich. Dafür wirbt der Gasthof mit einem Café des Blauen Reiters. Franz Marc ist von diesem bodenständigen Ort sehr angetan. Mit Kohle zeichnet er unter anderem den Kopf des kräftigen Brauereipferdes des ehemaligen Gastwirts. Im Hotel Waltraut übernachtet Franz Marc häufig und beherbergt auch zwei seiner Malerkolleginnen, seine spätere Frau Maria Marc und ihre junge Rivalin Maria Schnür. Die Frauen, die hatten also beide sich, glaube ich, sehr feste vorgenommen, Franz Marc für sich zu gewinnen. Und Franz Marc, der litt, also diese Entscheidung treffen zu müssen zwischen den Frauen, an denen er wohl beide hing, ja. Das kleine Kochel mit seinen typisch bayerischen Bauernhäusern, mit üppig wachsenden roten Geranien an den Fenstern, liegt näher am Hochgebirge als Murnau. Direkt am Fuße von Jochberg, Herzogstand und Heimgarten. Alle über 1500 Meter hoch. Mit seinem Vater Wilhelm Marc geht er hier wandern. Ein häufiges Ziel ist die Staffelalm, etwa 3 Stunden Fußmarsch von Kochel entfernt auf 1500 Metern Höhe. Sie ist heute noch bewirtschaftet und beherbergt einen besonderen Schatz von Franz Marc. Wenn man Glück hat, dann kann man also auch die Wandmalerei anschauen. Also es hängt davon ab, ob die Pächter einen Blick reinwerfen lassen oder nicht. Stellt also eine Hirschkuh und einen Hirsch dar. Und ja, es ist schon was Besonderes, dort oben dann so einen Einblick zu bekommen. Es ist lohnenswert. Nicht nur die Bergwelt, auch der See ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Kochelsee ist ein eher kühler Gebirgssee, an dessen Ufer Franz Marc seine Staffelei aufstellte und zahlreiche Bilder in der freien Natur malte. Auch dieser Teil des Blauen Landes war schon früher fest in Künstlerhand. Am höher gelegenen Walchensee lebten zeitweise die Maler Lovis Corinth und auch Heinrich Campendonk, der ebenfalls Mitglied des Blauen Reiter wurde. Seinem Werk ist in Penzberg ein eigenes Museum gewidmet. Noch immer geht es ländlich zu in Kochel. Kühe und Pferde weiden auf den grünen Wiesen. Und fast erscheint es, als hätte Marc manch eines seiner Motive gerade erst gemalt. Wie die Gemälde Gelbe Kuh oder Kühe unter Bäumen. Diese Rinderzeichnung, eine Studie, da hat sich jetzt eben vor uns hier eine Kuh hinplatziert. So, als ob sie uns zeigen wollte, hier schaut her. Das ist genauso, wie Franz Marc uns gezeichnet hat. Also ich finde das ganz toll, weil wenn wir hier vorbeigehen, also sind immer Motive da, wo man sagt, ah, schaut mal, das ist so wie dieses Gemälde oder wie jenes. Also hier auf dieser Zeichnung kann man sehen, dass die früheren Arbeiten von Franz Marc noch naturalistischer waren, also akkurat, detailgetreu, und später sind die Formen immer reduzierter und vereinfachter geworden. Hier bei der Kuh gelb-rot-grün sieht man auch, also die Kuh ist reduziert auf diese wesentliche Grundform. Nach einem lang andauernden Verhältnis mit einer älteren Frau steht Marc im Sommer 1906 in Kochel zwischen zwei Freundinnen. Maria Frank, die er später heiraten wird, und Maria Schnür. Marc ist hin und her gerissen zwischen den Marias und möchte am liebsten beide ehelichen. Jedenfalls verspricht er auch Maria Schnür eine Hochzeit. Aus dieser inneren Zerrissenheit heraus entsteht ein großformatiges, noch stark vom Impressionismus geprägtes Gemälde, das zwei auf einer Wiese ruhende Frauen zeigt. Es sind die beiden Geliebten, die er auf einem Hügel hinter Kochel malt und der auch Teil des Kunstspaziergangs ist. Also Maria schrieb, Sommer 1906, Kochel, schwere, traurige Zeit, voller Zweifel und Konflikte. Betrachter der in den nämlichen Wochen entstandenen und erhalten gebliebenen Ölskizze »Zwei Frauen am Berg«, welches wir hier sehen können, was halt eben dort oben auf der Kohleite entstanden ist, könnten die Dargestellten für beste Freundinnen halten. Tatsächlich verbirgt sich hinter der Szene eine menschliche Tragödie. Im Nachhinein gaben Franz und Maria der Kocheler Kohleite den Beinamen Tränenhügel. Tag für Tag, sofern es nicht regnete, erklommen sie zu dritt den weglosen Wiesenhang, der direkt hinter uns hier liegt, schleppte Franz die riesige Leinwand hinauf mit allen Malutensilien. Dort oben ist ein sehr großes Gemälde entstanden. Diese Skizze »Zwei Frauen am Berg« hat er, wie gesagt, übersetzt auf eine sehr große Leinwand. Ja. Entweder wurden Speisen und Getränke mitgenommen oder eine der Frauen, meistenteils Maria, stieg herunter ins Dorf und holte aus dem Gasthof Lendenbraten, Schnäpse und Schokoladen. Gern wird sie Franz mit der Rivalin nicht alleine gelassen haben, war doch in Windeseile aus einem starken Verdacht Gewissheit geworden. Das Kocheler Moos ist durch einen Höhenzug mit dem Murnauer Moos verbunden. Zunächst lebt Franz Marc in einem Bauernhof in Sindelsdorf. Überall bieten sich herrliche Ausblicke auf die Landschaft, die sich je nach Jahreszeit verändert. In seinen Werken beobachtet er diese ländliche Gegend genau. Ich male endlich wieder fest und habe eine unsägliche Freude daran. Hier wird man wieder Mensch, hier darf man sein. Wie liebe ich dieses Sindelsdorf. Es ist aber nicht nur die Reinheit der Natur, die Marc fasziniert. Es sind vor allem Tiere in ihrer Umgebung und ihr inneres Empfinden. Dieses Thema wird für den theosophisch beeinflussten Franz Marc zur Herzensangelegenheit. Für ihn sind die Tiere verwoben mit der Natur, also sie sind eins mit der Natur und er empfindet den Menschen eher als Fremdkörper, als hässlich und deswegen also wendet er sich immer mehr der Tiermalerei zu und wendet sich ab von Menschen zu malen. Und hier sieht man also auch schon, dass er die Farben sehr stark verändert hat. Das Bild hat ja eine sehr, sehr fröhliche, fast lustige Ausstrahlung. Und die Kuh strahlt definitiv Lebensfreude aus. Der Hintergrund und die Form der Kuh, es ist alles so kreisrund und miteinander verwoben. Damit will er auch betonen und zeigen, wie die Tiere eben mit ihrem Umfeld, mit der Natur verbunden und eins sind. Gibt es für den Künstler eine geheimnisvollere Idee als die, wie sich wohl die Natur in den Augen eines Tieres spiegelt? Wie sieht ein Tier die Welt? Oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund? Wie armselig, seelenlos ist unsere Konvention, Tiere in eine Landschaft zu setzen, die unseren Augen zugehört. Statt uns in die Seele des Tieres zu versenken, um dessen Bilderkreis zu erraten. Erklärt Marc 1911 im Zusammenhang mit seiner berühmten Pferdedarstellung Die großen blauen Pferde. Im selben Jahr findet er auch Anschluss an den Kreis des blauen Reiter. Vor allem mit Kandinsky pflegt er einen intensiven Austausch. In der Gartenlaube des Hauses in Sindelsdorf schmieden die beiden den Plan, den Blauen Reiter-Almanach herauszugeben. Nun, ich habe einen neuen Plan. Pieper muss Verlag besorgen und wir beide die Redakteure sein, schreibt Kandinsky an seinen Freund. Auch Heinrich Campendonk, der sich ebenfalls 1909 in Kochel niederlässt, und Paul Klee schließen sich dem Kreis an. Der Almanach, der 1912 zum ersten Mal erscheint, erobert von Oberbayern aus die Welt. Er zählt zu den wichtigsten programmatischen Schriften des 20. Jahrhunderts. Im Münchner Lehnbachhaus, im Schlossmuseum Murnau, im Müntherhaus und im Franz-Marc-Museum in Kochel lässt sich seine spannende Geschichte nacherleben. Als Franz Marc 1916 im Ersten Weltkrieg fällt, freundet sich seine Witwe Maria Marc mit dem Galeristen-Ehepaar Etta und Otto Stangl an, das in München in seinen Schauräumen zeitgenössische abstrakte Malerei präsentiert. Das Ehepaar berät die Witwe beim Verkauf der Werke ihres Mannes und bemüht sich darüber hinaus um eine dauerhafte Platzierung der Bilder in deutschen Museen und sorgt für die Gründung des Franz-Marc-Museums in Kochel. Ein Ort, der inzwischen zum Tourismusmagnet geworden ist und der wohl als einziges Museum in Deutschland eine eigene Schiffsanlegestelle hat. Es ist ja einfach schön, wenn man so unten ankommt und man steigt hier erstmal rauf und man muss sich das ja erstmal so erarbeiten, hierher zu kommen. Ne? Mit den Nachbarn haben wir sicher am Anfang keinen großen Spaß ausgelöst. Die waren alle ein bisschen, aber inzwischen hat sich doch die Gemeinde doch sehr für dieses Haus auch befreunden lassen, weil die Gemeinde weiß das auch zu nutzen. Ich meine, der Gemeinde geht's besser, seit das Museum hier ist. Erzählt Etta Mittelsten-Scheid, die heute zusammen mit ihrem Bruder Jens das Franz-Marc-Museum in Kochel maßgeblich finanziert. Gegründet wurde es Ende der 1980er Jahre. Das Galeristen-Ehepaar Etta und Otto Stangl wollte die Werke Marcs und des Blauen Reiters in der Umgebung zeigen, in der sie entstanden sind, und konnte die Gemeinde Kochel überzeugen, dass ein solches Haus ein Gewinn für den Ort wäre. Kochel stellte eine alte Villa hoch über dem See zur Verfügung. Ein schönes Gebäude, das aber nicht direkt museumstauglich war. Das hatte ja gar keinen Museumscharakter. Da war keine Klimaanlage, die Fenster waren alle aufzubrechen. Da waren provisorisch solche Stäbe als Gitter gesetzt. Das hätte man heute gar nicht mehr aufrechterhalten können, ja. Gut, und da die Sammlung eben sehr groß ist, und die ist ja beides zusammengelegt worden, die Franz-Marc-Sammlung sowie die Stangl-Sammlung. Die sind beide hier ins Haus eingegangen. Ja, und wie gesagt, den Bau haben wir, also wie wir uns dann hier das Grundstück angeguckt haben, weil wir sagten, die Stangls haben ja immer schon vorgehabt, ihre Sammlung hier in einen Neubau einzubringen. Aber das ist nie wirklich in die Hand genommen worden. Zunächst bildeten vor allem Werke aus dem Besitz der Stangels den Grundstock für Ausstellungen, erklärt Jens Mittelstenscheid. Der Bau, die Geschichte des Museums, ist so komplex wie die Kunst des Blauen Reiter. Also 85 wurde die Franz-Marx-Stiftung gegründet, 86 wurde dieses Haus eingeweiht. Ja, das hat dann bestanden und Stangels haben eigentlich immer überlegt, wie können wir das noch erweitern, damit eben diese Wirkungsgeschichte des Blauen Reiter noch mehr darstellbar ist. Und sie haben damals auch einen Architekten schon beauftragt, eine Erweiterung dieses Baus zu planen. Diese Pläne liegen auch vor, aber sie sind nicht mehr verwirklicht worden, weil Stangels dann eben kurz hintereinander 1990 starben. Nach dem Tod der Stangels treten die Erben auf den Plan. Etta Stangel war eine geborene Ibach. Ihr Vater, der Klavierfabrikant Rudolf Ibach aus Wuppertal, sammelte schon früh Avantgarde-Kunst. Klee, Kandinsky und auch Münter gehörten zu seinen Werken. Wie durch ein Wunder wurde seine Sammlung in den Jahren der NS-Diktatur nicht konfisziert. Als seine Tochter Etta mit ihrem Mann Otto Stangel eine Galerie gründet, überlässt er ihr einige Kunstwerke zum Staat. Als das Paar kinderlos stirbt, übernehmen die Neffen und Nichten die Sammlung und kümmern sich fortan um das Franz-Marc-Museum in Kochel. In der weit verzweigten Familie übernehmen die Geschwister Jens und Etta Mittelstenscheid die Verantwortung und finanzieren auch das Museum. Und wir sind eigentlich wie, ja, ich sag mal, die Jungfrau ans Kind, sind wir in das Erbe eingestiegen und mussten uns mit diesem Erbe auseinandersetzen. Zunächst mal mussten, dann aber zunehmend einfach auch mit Freude und auch mit Gestaltungswille. Und das hat dann auch viel Spaß gemacht. Regelmäßig besuchen die Geschwister das Museum im Blauen Land, sehen nach dem Rechten und achten darauf, dass Franz Marc und der Blaue Reiter, die Avantgarde-Kunst jener Jahre, in angemessenen Ausstellungen präsentiert wird. Das ist für uns eigentlich das Zentrale. Meine Schwester und ich sind mit relativ viel Kunst anwenden in der Kindheit groß geworden, haben uns das vielleicht oder ich mir jedenfalls gar nicht so bewusst gemacht. Mir ist eigentlich erst später, nachdem dieses Erbe auf uns zugekommen ist, bewusst geworden, dass da auch eine gewisse Sehnsucht wieder erstanden ist, die ich vielleicht immer mit mir rumgetragen habe, aber eigentlich nicht ausgelebt habe. Insofern war das eigentlich eine wunderbare Fügung. Schon Otto Stangel träumte von einem Erweiterungsbau für das Museum. 2008 war es endlich soweit. Gebaut wurde nach einem Entwurf des Schweizer Büros Diethelm und Spillmann. Der Neubau versteckt sich fast ein wenig hinter der alten Villa, bildet aber mit einem Vorbau ein kompaktes und eindrucksvolles Ensemble, das mit dem großen Bruder ein perfektes Bild abgibt und dem gesamten Areal eine noch größere Anziehungskraft verleiht. Es ist ein Haus mit weitem Blick auf den angrenzenden Kochelsee, der den Museumsbesuch noch attraktiver macht. Die Wasserfläche ist ja so, die ist so immer wieder anders. Wir hatten ja eine Zeit lang sogar hier unten mal ein Bötchen, das hatte meine Cousine damals initiiert. Mit dem konnte man hier so über den See paddeln. Und inzwischen kann man ja auch richtig mit dem Schiffchen, was hier fährt, die haben hier unten eine Haltestelle. Man kann also, wenn man auf der anderen Seite vom Kochelsee wohnt, kann man mit dem Boot hierher fahren. Das Franz-Marc-Museum beherbergt allein 3000 Bilder aus dem Nachlass der Familie Stangel. Diese zu sichten und für das Museum aufzuarbeiten, war mit viel Arbeit verbunden. Die Sammlung umfasst Werke aller Mitglieder des Blauen Reiter. Allein von Franz Marc gibt es mehr als 50 Bilder. Bilder, die zum Teil direkt vor der Haustür des heutigen Museums entstanden sind. Dazu gehören zahlreiche seiner ikonischen Gemälde. Nein, ich liebe Franz Marc über alles. Im Übrigen vor allem eigentlich, oder ich will nicht sagen vor allem, aber sehr stark auch seine letzten Arbeiten, also die sehr stark in die Abstraktion gehen, das ist hochspannend. Also ich finde Franz Marc einen ganz großartigen Künstler, aber ich bin nicht so speziell auf Franz Marc gepolt, sondern es hat eben in dem Umfeld und insgesamt im Blauen Reiter hinreißende Arbeiten und Künstler gegeben, die ich eigentlich auch jetzt erst so langsam entdeckt habe. Der Zauber des Blauen Landes hat auch Etta und Jens Mittelstenscheid erfasst. Sie lieben die Landschaft, kommen gerne hierher. Jens Mittelstenscheid ist noch heute darüber erstaunt, dass sich damals hier die internationale Avantgarde versammelte. Denn das war ja in einer gewissen Weise auch absurd, diese Städter und ein Russe, Kandinsky, dann hier mit Wadelschonern und Lederhose. Also es hatte schon auch was Absurdes. Aber der Gedanke dahinter war eben diese Suche nach dem Reinen, nach dem Ursprünglichen. Und auch Gabriele Münter, ich meine, die haben sich ja alle hier wirklich sehr wohl gefühlt. Nein, also in dieser Weise habe ich keine Beziehung zu diesem Land. Ich finde es wunderschön. Ich bin auch gerne da. Ich lebe ja seit 1966, glaube ich, in München. Insofern ist mir das auch ein bisschen vertraut, aber diese Verbindung habe ich nicht zum Land. Das Museum befindet sich in einem steten Wandel. Gerade erst wurde ein Anbau für die pädagogische Arbeit mit Kindern eröffnet. Die Geschwister Mittelstenscheid kümmern sich auch darum. Sie reisen zur Einweihung an und besuchen die Ausstellungen, die immer einen Bezug zu den Mitgliedern des Blauen Reiter haben. So werden unter anderem Mark und Co. den Brücke-Malern wie Heckel und Kirchner gegenübergestellt. Das Museum ist ein wunderschöner Ort, mit Strahlkraft weit über das Blaue Land hinaus, ganz so wie der Blaue Reiter, ganz so wie einer seiner berühmtesten Vertreter. Also ich denke, Hans Mark ist sicher ganz glücklich, wenn der da oben auf irgendeiner Wolke hier mal runtergucken kann. Das finde ich auch. Also ich, mir liegt überhaupt diese Landschaft. Ich denke, es kommen ja auch viele Menschen hierher, die mal in Ferien hier waren. Oder sie kommen aus den Ferien und fahren hier nochmal schnell her, weil sie eben hier auch das Haus für viele Menschen einfach, weil es klein ist und auch fast einen privaten Eindruck macht, die Räumlichkeiten. Und das wollten wir eben aus. Das sind wir ja, machen wir ja ganz bewusst. Also auch das ganze Haus ist ja nicht subventioniert durch den Staat. Es ist wirklich ganz privat gehalten, was natürlich auch sehr schwierig ist. Aber ich hoffe, wir packen das jetzt auch in der Zukunft. Wir versuchen halt jetzt auch den ganzen Park ein bisschen, haben wir jetzt natürlich auch erweitert. Es hat also auch die Gemeinde zugelassen, dass wir den erweitern, weil der ist gepachtet, der ganze Bereich, der dem Museum zugewiesen ist. Und das mussten wir natürlich jetzt auch pachten. Heute ist das Museum ein Aushängeschild für die Region, wie auch der gesamte Blaue Reiter. Doch es gab Zeiten, in denen die Kunst jener Jahre in Deutschland verfemt war, als entartet galt und nicht gezeigt wurde, in denen aus dem blauen Land zunehmend ein braunes wurde. Berliner Zeitung 1929. Ödün von Horvath lebt in Oberbayern, hat dort tiefe Wurzeln geschlagen. Sieht, hört, schmeckt, riecht bayerisches Volk, als wäre er nicht als gemischtblütiger Aristokrat auf die Welt gekommen, sondern als Holzknecht in der Gegend von Murnau am Staffelsee. Eine Hörprobe aus dem Audioguide zum Ödün von Horvath-Weg in Murnau. Es ist die dritte Station auf einem rund anderthalbstündigen Spaziergang, der die BesucherInnen an Orte führt, die eine Rolle in Leben und Werk des Schriftstellers im Blauen Land spielen. Das Murnauer Moos, der Kulturpark, das Rathaus. Als Orientierungshilfe und Markenzeichen dient ein großer roter Hut. Wo er steht, gibt es Interessantes über Horvath zu erfahren. Denn hier in Murnau soll er die schönsten und ruhigsten Jahre seines Lebens verbracht haben. Ödün von Horvath wird als Sohn eines Diplomaten in Italien geboren. Doch die Familie zieht immer wieder um. Immer wieder müssen sich Ödün und sein Bruder Laszlo an neue Orte, an neue Menschen gewöhnen. Deshalb ist ihm der Begriff Heimat zeitlebens fremd. Sie fragen mich nach meiner Heimat? Ich antworte, ich wurde in Fiume geboren, bin in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München aufgewachsen und habe einen ungarischen Pass. Aber Heimat kenne ich nicht. Der Begriff Vaterland, nationalistisch gefärbt, ist mir fremd. Mein Vater war an österreichisch-ungarischen Gesandtschaften tätig. Daher dieser Wanderbetrieb. Daher kommt es aber auch, dass ich keine Heimat habe. Nur eine Wahlheimat. Bayern. Er empfand sich selbst als einen Bayer aus Murnau. Dort lebte seit einiger Zeit seine Familie, dort lebten seine Modelle. Auch die Dialektanklänge in seinen Stücken sind durchwegs mehr bayerisch als österreichisch gefärbt. Karl Zuckmayer, Schriftsteller und Freund von Ödün von Horvath. 1920 wohnt die Familie zunächst in München und kommt, wie viele andere, die es sich leisten können, zur Sommerfrische nach Murnau. Weil es allen dort so gut gefällt, kauft der Vater ein Grundstück und lässt darauf eine Villa errichten. Der Vater war ja ungarischer Diplomat und ist vielfach versetzt worden. Und im Rahmen so einer Versetzung war er mal in München. Und dann hat die Familie eben einen Ausflug gemacht nach Süden. Und ja, wenn man Murnau einmal gesehen hat, dann gefällt es einem da relativ schnell. Und dann hat der Vater ein Grundstück gekauft, ein relativ großes, in der heutigen Bahnhofstraße und hat dort eine Villa hinbauen lassen. Die ist 1924 fertiggestellt worden. Das war für den Vater die Sommervilla oder auch für die Mutter. Der Vater hatte ja seine Wohnung in München und seinen Dienstsitz. Aber für Ödün von Horvath war das ein fester Wohnsitz. Und es war Horvaths einziger fester Wohnsitz in seinem kurzen 36-jährigen Leben. Sagt Gabi Rudnitzki, Vorsitzende der Horvath-Gesellschaft in Murnau. Die Villa gibt es nicht mehr. Aber seit 1998 kümmert sich ein Verein um das Andenken des Schriftstellers im Blauen Land. Neben dem Horvath-Wanderweg zeigt auch ein Ausstellungsraum des Schlossmuseums im dritten Stock Fotos, Schriften und Erinnerungsstücke des Schriftstellers. Das Problem ist, der ist natürlich oben unterm Dach. Und man schaut sich die schönen bunten Bilder an und die Ortsgeschichte. Und bis man dann hier oben ist, geht einem vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes schon die Puste aus. Der Weg unters Dach lässt Horvaths Leben nachempfinden. Die zahlreichen Exponate erzählen auch von Horvaths Beziehung zu Murnau, die laut Rudnitzki herzlich, innig und interessiert war. Der Schriftsteller hatte viele Freunde, war in der Dorfgemeinschaft präsent, ging ständig ins Café, in die Wirtshäuser und beobachtete die Menschen in ihrem Dasein. Murnau, das blaue Land, war schon damals ein beliebter Ort, aber weit entfernt vom heutigen Trubel. Also die Bebauung ist deutlich weniger, es ist ein bäuerlich strukturierter Ort. Es gibt aber schon die ersten Feriengäste, es gibt ein Strandbad. Man macht Ausflüge am Staffelsee entlang und da ist der Horvath auch dabei. Der geht auch sehr gern zum Baden und macht auch mit seinem Bruder Unfug im Strandbad und hält auch Dinge, die er selber hier erlebt hat, also sei es Schwimmen oder Bergsteigen oder Skispringen. Es gab früher so eine kleine Schanze hier sogar. Das hält er fest in den Sportmärchen. Das sind seine ersten Texte im Grunde, mit denen er bekannt geworden ist. Ganz kurze, pointierte, parabelhafte Erzählungen aus der Welt des Sports. Die werden immer unterschätzt, aber ich mache da immer Werbung dafür. Skifahren kann man im Blauen Land schon lange nicht mehr. In Murnau wurde der Betrieb schon Ende der 50er Jahre eingestellt. Dem Klimawandel sei Dank. Doch Horvath liebt Land und Leute auch ohne Pisten. Hier hat er viele seiner Stücke geschrieben. Manche Figuren haben verblüffende Ähnlichkeit mit Murnauer Originalen. Horvath ist gerne in Wirtschaften gesessen, hat sich unterhalten mit Menschen und hat seine Eindrücke und erste Ideen für Stücke und für Texte in Notizbüchern festgehalten. Ja, da hat er zum Teil ganze Textpassagen schon ausgeschrieben, zum Teil sind in den Notizbüchern aber auch wüste Pfeile hin und her und Striche einfach oder Einzelsätze, einfach wo er Ideen festhält. Horvath hat sich zwar von den Menschen in Murnau inspirieren lassen, aber er hat nicht versucht, die Verhältnisse einfach eins zu eins abzubilden. Stattdessen hat er präzise Gesellschaftsporträts gezeichnet, die auch heute noch gültig sind und die seine Stücke so aktuell machen, dass sie auf kaum einem zeitgenössischen Theaterspielplan fehlen. Es gibt wirklich nachweisbar ganz enge Bezüge zu Murnau, zu Persönlichkeiten, zu Ereignissen, zu Erlebnissen, zu Dingen, die er in der Zeitung gelesen hat. Aber die Stücke und Texte sind keine Texte, wo man sagt, ah, ja, so war es damals in Murnau und genau das war ja der und an den kann ich mich auch noch erinnern und von dem hat mein Opa schon immer erzählt, sondern die Stücke und Texte hat er dann so kondensiert und so bearbeitet, dass sie eben heute noch aktuell sind, weil sie heute noch aktuelle Fragen der Gesellschaft behandeln. Horvath ist ein genauer Beobachter seiner Zeitgenossen, schaut ihnen aufs Maul und auf die Mimik. Horvath war ja kein Schriftsteller, der, um mit Reich Ranitzky zu sprechen, irgendwie im Turmzimmer gesessen ist und sich gequält hat, sondern der Horvath war jemand, der einfach unter die Leute gegangen ist, ihn haben die Leute interessiert, gerade die einfachen Leute, also nicht eben sozusagen die Schicht, die er aus seinem Elternhaus kannte, gehobenes Bürgertum, sondern die einfachen Leute haben ihn interessiert und die, wo begegnet man denen? Zum Beispiel im Wirtshaus. So. Und deswegen ist eben hier so eine, hier in der Horvath-Abteilung so eine Wirtshausszenerie aufgebaut. Und in Murnau gab es zu Horvaths Zeiten auch genügend Wirtschaften, wo er die Leute studieren konnte. Das hat er aber wohlgemerkt nicht nur in Murnau gemacht, sondern auch natürlich an allen anderen Orten, wo er war. In Berlin zum Beispiel, da gab es das Aschinger und es gibt einen Satz von ihm, ich kenne die Welt nur von der Aschinger Seite. Also das war so ein ganz einfaches Lokal, wo die Menschen günstig was bekamen. Auch Berlin wird für Horvath irgendwann wichtig. Hier gibt es die großen Theater, hier leben die Kritiker, die seine Stücke loben oder verreißen. Doch weder der Aschinger in der Hauptstadt noch sein Verlag oder andere Annehmlichkeiten ersetzen Murnau. Mehr als 10 Jahre lebt Ödön von Horvath im oberbayerischen Voralpenland. Er ist zwar ständig auf Reisen, aber seine Stücke wie Kasimir und Caroline oder Eine italienische Nacht entstehen hier. Er schreibt viel, genießt aber auch das Leben im blauen Land. Dieses Foto hier, das habe ich gesucht, das, wie soll ich sagen, das fasst für mich so zusammen, was es ist. Also Horvath steht hier vor diesem Hof von Sebastian Utschneider, 24, da ist er gerade angekommen, da hat er die damalige Mode an, die Knickerbocker. Er steht auf diesem Boden in Murnau, aber er ist natürlich kein Murnauer, er ist nicht in Murnau geboren, ähnlich wie oder genauso wie Münter und Kandinsky nicht in Murnau geboren waren, aber trotzdem hier gelebt und gearbeitet haben. Und auf den anderen Fotos sehen Sie jetzt zum Beispiel eben hier ihn mit Freunden im Strandbad und da sind jetzt eben sowohl Murnauer dabei als auch und Murnauerinnen als auch andere beim Eisstockschießen. Oder hier in Seehausen. Und gut, das ist jetzt einer der besten Jugendfreunde, der Emhard. Oder hier ist ein Faschingsfest im Strandhotel. Das war damals ein ganz tolles Haus am Staffelsee. Also das war schon eine Blasen, wie man bayerisch sagen würde. Ein Freundeskreis. Aber Horvath hat nicht nur Einheimische getroffen, sondern auch die Mitbegründerin des Blauen Reiters Gabriele Münter und ihren Lebensgefährten Johannes Eichner. Münter hat Horvath gemalt. Sein Porträt hängt im Schlossmuseum und sie hat Eichner Horvath-Texte vorgelesen. Der Horvath-Wanderweg führt am Münterhaus vorbei. Die Bande zwischen den Familien waren nicht eng, aber wohlwollend. Es gab Besuche der Familie Horvath im Hause Münter, umgekehrt weiß ich jetzt nicht, weil es gibt ja eben das Münter-Tagebuch, da ist es festgehalten. Man weiß aber auch aus dem Tagebuch, dass die Gabriele Münter 1931 dem Johannes Eichner aus Geschichten aus dem Wienerwald vorgelesen hat. Das war ja da gerade erschienen. Und was die verbunden hat, war natürlich auch, dass sie nicht genuine Murnauerinnen und Murnauer waren. Gabriele Münter war in Berlin geboren, Horvath in Fiume. Horvath verliebte sich genauso wie Gabriele Münter in das blaue Land. Auch als es schon teilweise braun war, blieb er. Der Schriftsteller, dessen Werke oft als sozialkritisch gelesen werden, soll hier Teile seines bekanntesten Buches »Jugend ohne Gott« verfasst haben. Am Osterdienstag konnten also die Bewohner eines abgelegenen Dorfes einen mächtigen Autobus anrollen sehen. Der Chauffeur hupte, als käme die Feuerwehr, Gänse und Hühner flohen entsetzt, die Hunde bellten und alles lief zusammen. »Die Buben sind da, die Buben aus der Stadt!« Der Bürgermeister zeigt mir auf der Landkarte, wo sich unser Zeltlager befindet. Eine gute Stunde weit, wenn man gemütlich geht. Während die Jungen aussteigen und ihr Gepäck zusammenklauben, betrachte ich noch die Landkarte. Das Dorf liegt 761 Meter hoch über dem fernen Meere. Wir sind schon sehr in der Nähe der großen Berge. Lauter Zweitausender. Es gab hier auch einen Lehrer in Murnau, den Leopold Huber, den der Horvath auch kennengelernt hat, der sehr, sehr, sehr kritisch war und wo man annimmt, dass die Bekanntschaft von Horvath mit Leopold Huber eben auch in diese Lehrerfigur mit eingeflossen ist. Es mehren sich aber auch die Stimmen, die sagen, im Grunde ist die ganze Lehrerfigur vielleicht doch auch ein bisschen Horvath selbst. Also das ist ja auch noch das Spannende bei Jugend ohne Gott, dass er selbst 1937, also schon eigentlich ja länger weg ist von Murnau, dann eben doch noch Figuren im Kopf hat und rein verarbeitet. Und es berührt mich immer wieder. Es gibt einen Entwurf von ihm, ein Konzept zu einem Roman, der heißt Adieu Europa. Und in diesem Romankonzept sind verschiedene Ideen festgehalten und es ist eine Figur eingerahmt, der Taucher in seinem Heime. Und da geht ein Pfeil davon weg und dann steht in Klammern Mischung zwischen Köhler Ludwig und Heinrich Rambold. Wir sind mit diesem Romankonzept im Jahr 1938 und Ludwig Köhler war dieser Lehrer, den ich gerade genannt habe, der früh pensioniert wurde und Heinrich Rambold war der Hinterglasmaler hier in Murnau. Immer wieder wird der Ort Murnau im Zusammenhang mit Horvath als eine der schlimmsten Brutstätten der Nazis bezeichnet. Dem widerspricht Gabi Rudnitzky. Murnau, so die Vorsitzende der Horvath-Gesellschaft, war nicht exemplarisch, nicht einzigartig, nicht besonders, sondern einfach deutsche Realität. Es war die Zeit des beginnenden Nationalsozialismus, aber der Nationalsozialismus war nicht nur in Murnau, der war im ganzen Deutschen Reich. Er hat es natürlich hier in Murnau persönlich erlebt, kannte auch eben Mitglieder der Partei. Aber die ganze Situation war damals natürlich dann so, dass die Stücke Horvaths nicht mehr aufgeführt werden durften. Das war die Entscheidung der Nationalsozialisten, das war die Entscheidung des Reichsdramaturgen Rainer Schlösser. Und diese Situation, wie gehen denn Menschen um, wenn sie von einer Ideologie beeinflusst sind, wenn sie nicht mehr sagen können, was sie sagen wollen, wenn sie nicht mehr handeln können, wie sie handeln wollen. Das beschreibt Horvath in diesem Roman unglaublich, aber in meinen Augen ist es auch da so, dass sich das übertragen lässt. Auch dieser Roman ist wieder, wie ich vorhin gesagt habe, nicht so, dass man sagt, ach so war das damals, sondern es ist übertragbar und es ist eben das, was das auch so aktuell macht, dieses Buch. Für mich ist es kein antifaschistischer Roman. Der Horvath war kein antifaschistischer Kämpfer. Es ist ein Roman, der zeigt, was machen Menschen, wenn sie unter Druck stehen. Es war sehr viel Braune. Die Helden vom Hitlerputsch, die meisten kamen von hier, die sich dumm genug in die erste Reihe gestellt haben und dann auch erschossen wurden. Also das war ein sehr braunes Land. Sagt der international bekannte Künstler Ugo Dossi, der sich im Blauen Land niedergelassen und den Horvath-Preis 2022 gestaltet hat. Dossi hat sich intensiv mit dem Dramatiker auseinandergesetzt, dessen gesellschaftspolitische Analysen er für herausragend präzise hält. Er war ein guter Beobachter, weltweit und insgesamt. Ein ganz großer Denker, war wunderbar. Er war kein Heimatdichter, auf keinen Fall. Horvath ist kein Heimatdichter, kein antifaschistischer Kämpfer. Aber er macht nicht nur in seinen Büchern und Theaterstücken deutlich, wo er politisch steht, sondern auch vor Gericht. Er tritt als Zeuge im Prozess gegen Nationalsozialisten auf, die 1931 in Murnau eine Saalschlacht gegen die örtlichen Sozialdemokraten angezettelt haben. Bei Kirchmeier war der hintere Teil des Saales ganz gefüllt mit den jungen Leuten. Ich wusste damals noch nicht, dass es Nationalsozialisten sind. Ich hielt die uns umgebenden zahlreichen jungen Leute für Sozialdemokraten und sagte zu den Reichsbannerleuten, ihre Genossen sollten doch den Platz für die Murnauer freimachen. Darauf wurde mir erwidert, dass es lauter Nationalsozialisten sind und dass beabsichtigt sei, die Versammlung zu sprengen. Auch als er im Februar 1933 im Hotel Post in Murnau eine Hitlerrede im Radio abschalten lässt, kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der SA. Im anschließenden Prozess sagt Horvath gegen die Randalierer aus. Kurz darauf verlässt er zunächst Murnau, zieht mit seiner Familie ins nahegelegene Possenhofen und wird 1934 aufgefordert, Deutschland ganz zu verlassen. Das Land, vor allem das Blaue Land, wird seine einzige Heimat bleiben. Seine Liebe geht so weit, dass er sich damals sogar um die Einbürgerung bemüht. Ödün von Horvath hat 1927 einen Einbürgerungsantrag gestellt. Damals war es so, dass man diese Einbürgerung beantragen musste, um Bayer zu werden. Aber mit der bayerischen Staatsbürgerschaft hätte er die deutsche automatisch miterlangt. Und einen solchen Einbürgerungsantrag konnte man nur dort stellen, kann man immer noch nur dort stellen, wo man einen festen Wohnsitz hatte. Das war für Horvath Murnau. Und man musste damals wie heute bestimmte Kriterien erfüllen, also ein guter Mensch sein, sage ich jetzt mal, eben einen festen Wohnsitz haben und ein geregeltes Einkommen haben. Und das konnte Horvath nicht nachweisen. Also da war der gerade 26 und hat gerade erst angefangen mit seinen schriftstellerischen Tätigkeiten. Und der Antrag ist abgelehnt worden von der einzig zuständigen Behörde, nämlich von der Regierung von Oberbayern. Die Gemeinde Murnau und das Bezirksamt in Weilheim und noch eine Stelle in München, die mussten das alle prüfen, haben das mit unterschiedlichen Brillen sozusagen geprüft und abgelehnt hat es die Regierung von Oberbayern. Man nimmt an, dass es damals eben so war, dass man gesagt hat, nö, also da droht, dass der uns auf der Sozialkasse dann liegt. Also so ist Horvath Zeit seines Lebens Ungar geblieben. Der Peter Turini, der ja auch ein bekannter Schriftsteller ist, hat mir mal erzählt, er hat in Amerika einen alten Freund von Horvath getroffen und der habe ihm erzählt, mit Horvath habe es immer zwei Hauptthemen gegeben. Das eine war das Geld und das andere waren die Frauen. Ich schreibe nichts gegen, ich zeige es nur. Ich habe nur zwei Dinge, gegen die ich schreibe. Das eine ist die Lüge, das andere ist die Dummheit. Wie Münter nahm Horvath den Wandel vom blauen zum ideologisch gesprochen zunehmend braunen Land wahr. Ab 1936 dürfen seine Stücke in Deutschland nicht mehr aufgeführt werden. Jugend ohne Gott gilt als pazifistisches Machwerk. 1938 stirbt Horváth in Paris, erschlagen von einem Baum. Sein Grab befindet sich in Wien. In Murnau aber liegen sein Onkel und seine Großmutter begraben, gleich neben Gabriele Münter. Mein Vaterland ist das Volk. Auch Gabriele Münter beobachtete die Veränderungen in Murnau mit Sorge. Während Horváth seine Empfindungen in Schriften fasste, hielt Münter die Entwicklung in Bildern fest. In den 1930er Jahren entstanden einige Bilder, die wie Kommentare zur neuen Zeit in Deutschland wirken. Sie malt die Bauarbeiten an der Olympiastraße, der neuen Verbindungsstraße zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, anlässlich der Olympischen Winterspiele 1936. Ohne politisch Stellung zu beziehen. Aber ihre Farbpalette ist düsterer als zuvor. Isabel Jansen von der Gabriele Münter Stiftung in München. Sie war wie fasziniert davon, hat den Bagger immer wieder gemalt und gezeichnet. Und das ist diese Serie, die wir auch zeigen, mit diesem blauen Bagger und auch mit dem Löffelbagger. Das sind so meistens kleine Bilder, und die auch ein bisschen wie ein Film auch wirken. Auch Gabriele Münter nimmt genau wahr, wie sich ihre Umgebung verändert. Sie malt die Aufmärsche im Ort, der mit roten Fahnen geschmückt ist. Es gibt keine Hakenkreuze drauf, sie wurden auch nie übermalt, sie hat die nie bemalt. Die sind nur angedeutet, wie oft bei Gabriele Münter. Es ist meistens vieles nur angedeutet, aber man erkennt es sofort, was das ist. Und das ist so ein solches Bild. Das ist sehr, sehr präsent. Also man sieht bei Münter, dass sie, wenn sie manchmal Bilder malt, dann malt sie das ja alles genauso, wie es ist. Und dann gibt es auch manchmal eben quasi die Propaganda der Nazis. Die schleicht sich auf so eine Art und Weise dann auch in diese Bilder ein, dass sie diese Baustellen malt, der Olympiastraße, die gebaut wird, dass es manchmal Bilder gibt, in der es Beflaggung gibt von den Nazis und so. Das ist so präsent gewesen, der Faschismus. Das war nichts Unterschwelliges, das so langsam kam, sondern der Faschismus war eine visuell und ideologisch enorm präsente, gewalttätige Bewegung. Neben Münter ist es vor allem der Bauhauslehrer Wassily Kandinsky, den die Nazis aus seiner zweiten Heimat vertreiben. Und im Gegensatz zu Horváth war der russische Künstler sogar erfolgreich eingebürgert, wie der Direktor des Lenbach-Hauses Matthias Mühling erzählt. Also ganz klar, man muss sagen, dass in dieser Geschichte des Blauen Reiters auch das ganze Drama des 20. Jahrhunderts aufgehoben in Deutschland, nicht? Also Kandinsky, finde ich, kann man das besonders sehen. Der hat ja eine enorme Verbindung zu diesem Deutschland gehabt, zu diesem jungen Kaiserreich und auch zur Weimarer Republik. Und er hat ja seine Einbürgerungsfeier in den 20er Jahren am Bauhaus in bayerischer Tracht gefeiert, nicht? Die er noch aus Murnau hatte. Und sich wahnsinnig gefreut, deutscher Staatsbürger zu werden. Ne? Dann wird er nochmal vertrieben von den Nazis. Er ist zweimal aus diesem Land getrieben worden. Und das haben die natürlich auch unmittelbar erlebt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mitglieder des Blauen Reiters auch immer rassistisch verfolgt gewesen sind. Also insbesondere diejenigen, die aus dem Ausland kamen. Und das hat die alle sehr belastet. Und die schauen auch später zurück und sagen, das war unsere schönste Zeit. Es gibt, finde ich, sehr berührenden Briefwechsel von Schönberg und Kandinsky, wie sie darüber sprechen, wie unbeschwert diese Zeit war, von wie viel Zukunft das getragen war. Und was man sieht, ist, dass das auch alles sehr, sehr komplex war. Arnold Schönberg beschuldigte Wassily Kandinsky des Antisemitismus. Das gegenseitige Misstrauen war groß. Schon im Ersten Weltkrieg waren die Positionen gegensätzlich gewesen. Kriegsbegeisterten wie Mark und Macke hatten Mahner wie Schönberg gegenübergestanden. In der NS-Zeit verhärteten sich die ideologischen Fronten erneut. Lenbach-Haus-Direktor Matthias Mühling sieht Parallelen zur heutigen Situation. Wir erleben ja, also ich bin 1968 geboren und ich habe jetzt quasi mehrmals in der Bundesrepublik Deutschland erlebt, dass es Terror von rechts gegeben hat. Das ist, wir können ja gar nicht so tun, als wäre das bei uns ganz anders. Und wie schätzt man es immer ein? Man redet sich das dann immer schön und sagt, das ist nur lokal. Jetzt haben wir aber rechtspopulistische Parteien, die in unseren Parlamenten sind. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, dass man auch darüber in den Streit gerät. Also Kandinsky hatte ja auch mit Schönberg einen Streit. Schönberg dachte, dass Kandinsky antisemitische Sachen gesagt hat. Und die haben sich auch verstritten darüber. Und es war aber wohl ein Missverständnis. Und ich habe mal alle Quellen gelesen, ob ich irgendwelche antisemitischen Äußerungen finde von Kandinsky. Überhaupt nicht. Findet man in den ganzen Quellen nicht. Und die mussten alle quasi in irgendeiner Weise ihr Überleben sichern. Und Münter hat ja quasi die ganze Nazi-Diktatur über in Murnau eigentlich gelebt und dort auch überlebt und sich relativ still verhalten als eine Strategie. Und erst quasi die große Rehabilitation kam ja mit 1949 mit dieser Ausstellung, die das Lehmbachhaus mit Herrn Grote am Haus der Kunst organisiert hatte, weil das Lehmbachhaus war ja noch zur Hälfte zerstört. Das Blaue Land hat aber nicht nur bildende Kunst hervorgebracht, nicht nur literarische Texte und Theaterstücke beeinflusst, sondern auch Musiker und Komponisten angezogen. Die Gegend rund um Murnau und Kochel ist schon seit dem Mittelalter eine Wegmarke für Gläubige aus der ganzen Welt. Und vielleicht hat der kleine Ort Benedikt Beuern mit seinem berühmten Kloster überhaupt erst den kulturellen Nährboden für die moderne Kunst und ihre Künstler bereitet, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Gegend zu interessieren beginnen. Ich durfte hier studieren, ich durfte hier verschiedenste Aufgaben übernehmen. Und was ich immer gemerkt habe, sowohl das Kloster wirkt auf die jungen Menschen, ich hatte immer mit jungen Menschen zu tun, als auch die gesamte Landschaft, das Blaue Land. Warum hat diese Gruppe um Franz Marc, warum hat diese Gruppe sich hier etabliert? Wohl deswegen, weil es einfach eine sagenhafte Landschaft ist. Das Glockengeläut der Basilika des Klosters Benedikt Beuern dringt weit über den Ort hinaus. Benedikt Beuern liegt nur wenige Kilometer von Kochelried entfernt, dem letzten Wohnort Franz Marcs. Das Kloster und seine Umgebung seien ein Paradies für Kulturliebhaber, aber auch für Wanderer, erklärt Pater Claudius, der Leiter des Klosters. Im Süden des Areals erhebt sich die 1800 Meter hohe Benediktenwand vor der mächtigen Bergkulisse. Nach Westen öffnet sich der Blick auf die 3600 Hektar großen Loisach-Kochelsee-Moore. Ein einmaliges Naturschutzgebiet, das auch Franz Marc oft in seiner Kunst festhielt. Auch die Türme der Basilika tauchen in der Kunst des Blauen Reiters auf. Zum Beispiel in Gemälden Heinrich Campendongs, der eine Zeit lang bei Kochel lebte. Die Geschichte des Klosters Benedikt Beuern reicht bis ins Jahr 725 zurück. Es ist damit eines der ältesten und größten Klöster Oberbayerns. Schon von Weitem ist es an seinen Zwiebeltürmen zu erkennen. Mitte des 8. Jahrhunderts kommen Mönche hierher, Benediktiner. Und sie haben als erste Aufgabe die Verkündigung der christlichen Botschaft natürlich gehabt und als zweite Aufgabe die Urbarmachung des Gebietes hier und die dritte Aufgabe war Pflege von Kunst und Wissenschaft. Man fragt sich wirklich, warum hier an dieser Stelle? Wenn man an unserem Kloster Richtung Kochel weitergeht, wird einem das relativ schnell klar. Die Wege, die hier am Kloster vorbeiführen, Richtung Süden, laufen eindeutig auf den Brenner zu, durch das Inntal. Und das war früher der klassische Weg der deutschen Fürsten, der deutschen Kaiser im Hinblick auf Rom. Pater Claudius leitet das Kloster und kommt doch ganz ohne Mönchskutte aus. Seit 1930 leben in Benedikt Beuern die Salesianer Don Boscos, eine katholische Ordensgemeinschaft, die sich um junge Menschen kümmert. Ganz im Sinne ihres Gründers, Johannes Bosco. Jahrhundertelang beherbergt das Kloster Mönche des Benediktinerordens. Mehrfach wurde es zerstört, wieder aufgebaut und erweitert. So lässt sich seine wechselvolle Geschichte auch an der imposanten Architektur ablesen. Von der Romanik bis zum Barock entstanden immer wieder neue Gebäude. Berühmt wurde das Kloster durch eine Reliquie, die Karl der Große den Benediktinermönchen schenkte. Karl der Große, der im Jahre 800 an Weihnachten vom damaligen Papst in Rom zum Kaiser gekrönt wurde, der schätzte dieses Kloster sehr. Und wie das so ist, wenn du etwas schätzt, dann schenkst du auch und so weiter. Er schenkt den Mönchen damals eine Reliquie des heiligen Benedikt von Nursia, die linke Armspeiche, die sich heute noch im Kloster in einem wunderschönen Reliquiar befindet. Und durch diese Schenkung ändert sich der Name. Früher hieß das Ganze hier Buron oder Buranum, bedeutet nichts anderes als Ansammlung von Gehöften. Und durch die Schenkung wird es dann Benedicto Buranum oder eben dann Benedikt Beuern. Doch diese außergewöhnliche Schenkung rettet das Kloster Benedikt Beuern nicht vor der Säkularisation im Jahr 1803. Im Gegenteil, traditionsreiche Klosterkultur kommt unter den Hammer. Das neue Bayern soll einem aufgeklärten, modernen Staat gleichen. Straff verwaltet, effizient, mit durchgreifender Staatsgewalt. Doch all diese Umwälzungen gehen für Benedikt Beuern gut aus. Als der Fabrikant Josef von Utzschneider 1805 die Gebäude des ehemaligen Klosters erwirbt, hat er Großes vor. Er will hier die Naturwissenschaften fördern. Er holt Josef von Fraunhofer, den Sohn eines Glasermeisters aus München, nach Benedikt Beuern. Zwischen 1807 und 1819 entwickelt Fraunhofer in einem Seitenflügel des Klosters neue Glassorten und Linsensysteme. Er baut Instrumente, mit denen er die Farben im Licht untersuchen kann. Die berühmten Fraunhofer-Linien entdeckt er, als er mit seinen Instrumenten die Sonne beobachtet. Beim Blick in die Sonne fallen ihm schwarze Linien auf. Fraunhofer bewirkt hier Bahnbrechendes. Hier in Benedikt Beuern, am Ende der Welt, entdeckt er die uns heute bekannten fraunhoferschen Linien. Schwarze Linien im Sonnenspektrum. Und diese Linien, die verändern sich, je nachdem, woraus der Stoff, der Urstoff ist, aus dem der Körper besteht, der das Licht aussendet. Und das erfindet Fraunhofer hier in Benedikt Beuern, nicht in München, in Benedikt Beuern. Und Fraunhofer, der ist ein toller Unternehmer, ein Autodidakt. Der hat nie eine Schule besucht. Autodidakt und hat sich alles beigebracht, ein Wiefergeist, und errichtet hier eine Fabrikation von Glas, hat Schmelzöfen eingerichtet, die stehen heute noch hier, die kann man heute besichtigen, in denen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen Glas geschmolzen wird. In seiner ehemaligen Wirkungsstätte, der Glashütte, illustriert heute ein Museum die Entdeckungen des Forschers Josef von Fraunhofer. Zwei große Schmelzöfen mit Rührwerk zur Glasherstellung, Schautafeln sowie Werkzeuge zur Glas- und Metallbearbeitung und verschiedene optische Instrumente erinnern an die bahnbrechenden Entdeckungen Fraunhofers in Benedikt Beuern. Durch die Säkularisation erlangt Benedikt Beuern auch in Musikerkreisen große Bekanntheit. Die Aufhebung der Klöster führt zur Beschlagnahmung des gesamten Klosterbesitzes. Sonderkommissionen sichten Kunstschätze, Urkunden, Möbel, Geräte, Geschirr, Instrumente, wissenschaftliche Sammlungen und Bücher, die der Staat für sich beansprucht. In einem Nebengebäude des Klosters Benedikt Beuern, wo sich heute der Speisesaal für Mönche und Gäste befindet, taucht eine ganz besondere Handschriftensammlung auf. Bei der Säkularisation wird in Bayern ein Mann beauftragt, Christoph von Aretin, von der kurfürstlichen Regierung oder von der Verwaltung. Er möge alle bayerischen Klöster bereisen, die Bibliotheken haben, die hatten alle Bibliotheken, und möge die dortige Literatur sichten. Und es war klar, die bedeutsamsten Teile, die kommen nach München in die kurfürstliche Bibliothek, und alles, was man als nicht so bedeutsam erachtet, das hat man verschleudert, ja. Christoph von Aretin kommt nach Benedikt Beuern, betritt die Bibliothek. Was ich jetzt erzähle, sind Rekonstruktionen. und schaut sich die Bücher an, kommt in einen kleinen Raum und findet in diesem Raum die Schriften, die nicht jedem zugänglich sind. Wir wissen aus der Geschichte der Klöster, jede Bibliothek hat einen sogenannten Giftschrank. Das heißt, dort sind die Bücher drin, die nicht jedermann zur Verfügung standen, damit er sie lesen konnte. Und so war also auch hier in Benediktbeuern so ein kleiner Raum, in dem die Bücher waren, die man also für besonders geschulte Menschen vorhielt, ja, damit man nicht Schindluder damit getrieben hat. Und er schaut da so durch und trifft auf ein Buch, das ihm interessant erscheint, das nimmt er mit. Dieses reich verzierte Buch ist in lateinischer Sprache geschrieben. Es handelt sich um gut 250 Lieder und Gedichte aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die Christoph von Aretin 1803 entdeckt. Berühmt werden sie aber erst mehr als 100 Jahre später, als Karl Orff daraus seinen Welterfolg Carmina Burana komponiert. Es wird zum meistgespielten Chorwerk der Welt. Das waren keine Lieder für die Bauern, das waren Lieder für Studierende, also für solche, die lesen konnten. Und deswegen, die entstanden, die sind ja nicht in Benediktbeuern entstanden, sondern die sind entstanden auf der ganzen, also in ganz Europa, aber gesammelt wurden sie in Südtirol. Und in dieser Sammlung, übrigens das, was wir heute als Faksimile haben, das sind nicht alle, da hat sich herausgestellt, nachdem Forschungen angestellt wurden, da gibt es noch Einzelteile außerhalb dieser Gesamtsammlung. Das diente eigentlich den Studierenden für die selber. Also weniger drum, es soll irgendjemand erzogen werden, sondern aus der Lust des Lebens entstehen Liebeslieder, Sehnsuchtslieder, Trinklieder und teilweise aber auch geistliche Lieder, weil sie ja mitunter Theologen waren. Wer hat denn früher studiert? Das waren im Wesentlichen Theologen oder Rechtsgelehrte und so weiter. Für die waren diese Lieder, ja. Karl Orff entdeckt 1934 in München die Liedtexte und beginnt daraus seine Carmina Burana zu komponieren. Er gliedert sie in drei Teile. Primovere erzählt vom Frühling. In Taberna schildert das Treiben im Wirtshaus. Cour d'amour ist der Liebe gewidmet. O Fortuna, das zum Klassik-Hit mutierte Stück, umrahmt das Ganze. In der Urfassung sind es vier große Themen. Das sind moralisch-satirische Dichtungen. Darin geht es um das Thema wie Geldgier, Simonie, das heißt geistliche Ämter hergeben gegen Geld, was ja heutzutage undenkbar ist, ja. Es geht um Kleriker, die nicht so leben, wie sie eigentlich leben sollten. Das ist ein Bereich, moralisch-satirische Dichtungen. Zweiter Bereich, Liebeslieder. Sehnsucht der Liebe, Triumph des Ergatterns des anderen Geschlechts und so weiter. Zweite Gattung, Liebeslieder. Das dritte sind Lieder der Trinker, der Spieler und der Vaganten. Kann man sich ja vorstellen. Also wir haben hier auch eine Hochschule. Und bei studentischen Festen, da entstehen mitunter selber Lieder, die dann vorgetragen werden. Also wenn unsere Studierenden feiern, gibt es einige, die haben selber Lieder entworfen und die werden dann dort dargeboten. Das muss ich aber sagen, die Lieder, die heute gedichtet werden, die sind nicht so schlüpfrig wie manches, was in den Carmina vorhanden ist. Das war also die dritte Gattung. Und die vierte Gattung, das sind geistliche Schauspiele. Da geht es um das Thema Weihnachten und Passion. Diese vier Dimensionen finden sich in den Carmina. Thank you. Am 8. Juni 1937 wird Karl Orffs Komposition in der Frankfurter Oper uraufgeführt. Orff konzipiert das Werk als Gesamtkunstwerk aus Musik, Dichtung, Tanz und szenischem Spiel. Auch in Benedikt Beuern werden die Carmina Burana regelmäßig am historischen Ort aufgeführt. Was allerdings bis heute Rätsel aufgibt: Wie kamen die Handschriften der Carmina Burana nach Benedikt Beuern? Auch darüber kann Pater Claudius nur spekulieren. Was wir nicht wissen, wie kam das Buch hierher? Also gesammelt wurde es in Südtirol und zusammengestellt. Also es wäre denkbar, das Kloster hatte Weingüter in Südtirol. Vielleicht wurde das Buch einmal als Zahlungsmittel verwendet, wäre eine Überlegung. Und weil, warum sollte das Kloster Interesse an so einem Buch haben, das überwiegend aus nichtkirchlichen Liedern bestaut, ja? Und darum dürfte es hier wohl auch eher in Vergessenheit geraten sein, ja? Und der Bibliothekar, der wird schon gewusst haben, was sich hier befindet, ja? Erst durch Freier Christoph von Aretin ist das Buch dann überhaupt wieder in die Öffentlichkeit kommen und durch Karl Orff in die Weltöffentlichkeit. Heute leben und arbeiten 34 Mönche im Kloster Benedikt Beuern. Sie gehören den Salesianern Don Boscos an. Der Orden kauft das Kloster 1930, um es in eine Ausbildungsstätte für den Nachwuchs umzubauen. So wird dieses bedeutende religiöse Bauwerk wieder zurücküberführt in seine ursprüngliche Funktion. Die Salesianer Don Boscos öffnen das Kloster und empfangen Jugendliche aus der ganzen Welt, die dort studieren, wohnen oder urlauben. Am Fundort der Carmina Burana gibt es auch regelmäßig Aufführungen des wohl berühmtesten Chorwerks der Welt. Während hinter den Klostermauern von Benedikt Beuern alte Traditionen in eine neue Zukunft geführt werden, erschafft der bildende Künstler Ugo Dossi am Rande von Murnau heute ganz eigene, neue Welten in seinem Atelier. Welten, die jedoch auch in die Vergangenheit führen und die, wie viele Arbeiten des Documenta- und Biennale-Teilnehmers, auch einen spirituell-mystischen Hintergrund haben. Neben Skulpturen oder Zeichnungen schafft der gebürtige Münchner inzwischen auch virtuelle Realitäten. Wie in zahlreichen seiner Werke spiegelt sich auch hier seine Faszination für die ägyptische Geschichte und Mythologie wider. Ja, setzen Sie das auf hier. Halten Sie so das scharf an. Das hier sind meine Zeichen. Ja. Hier rundum, davon gibt es dann viele. Und hier den Turm. Das ist eine Scheintüre aus einem ägyptischen Grab, aus der Sammlung des Reichs-Enkhorn-Museums. Und gehen Sie ruhig auf das zu. Okay, ich kann da durchgehen und dann sehe ich ja immer mehr interessante Dinge. Die Vase in Form der Nofretete, der Dolch, mit dem Tutanchamun erstochen wurde, sind Teil einer Virtual Reality Installation von Ugo Dossi. Der 80-jährige Künstler hat nicht nur den Horvath-Preis gestaltet, sondern ist auch selbst hochdekoriert. Unter anderem mit dem Kandinsky-Preis. Doch trotz dieser Auszeichnung, trotz seiner Wahlheimat Murnau, kann er mit den meisten Mitgliedern des Blauen Reiter wenig anfangen. Ich habe zwar den ersten Kandinsky-Preis gekriegt, der vergeben wurde von der Gabriele-Münter-Stiftung. Aber persönlich habe ich Kandinsky nie geschätzt. Es ist nicht meine Denkweise. Es ist nicht meine Welt. Aber das macht nichts. Ich bin hier und sicherlich, schauen Sie her, wenn ich so schaue, haben wir hier ja, eine Landschaft, die auf uns wirkt. Natürlich wird das auf mich einwirken, eingewirkt haben. In welcher Form, weiß ich nicht. Ugo Dossis Atelier befindet sich am Rieksee in der Nähe von Murnau. untergebracht in einer ehemaligen Möbelfabrik, die ihm viel Platz bietet, auch seine neue Leidenschaft, das Experimentieren mit Virtual Reality, auszuleben. Man kann damit innere Bilder erzeugen. Die äußeren Bilder interessieren mich nicht. Die äußeren Bilder sind Zeichen, die irgendwo hindeuten. Und das, wohin sie deuten, das interessiert mich. Das Bild, das an der Wand hängt, kann mich nicht interessieren. Aber das, was das Bild bewegen kann in mir, das kann meine innere Haltung verändern. Und das ist das eigentliche Kunstwerk. Das, was eine innere Haltung verändert, das ist die Veränderung. Das wirkt, das ist wirklich. Jetzt sind wir wieder bei Kandinsky. Eine mit Ölfarbe bemalte Leinwand, die an der Wand hängt, die kann noch so teuer sein. Ist wunderbar. Aber interessiert mich nicht, denn es macht mir kein inneres Bild. Ich weiß die Geschichte dazu. Okay, um Gottes Willen, vergiss es. Aber es kann Bilder geben, die mir hängen bleiben, die in mir etwas verändern. Und das sind die Sachen, die zählen, die verändern. Die Veränderung selbst ist die Gestaltung. Dossi zog, wie schon Münter und Kandinsky, von München ins Blaue Land, weil er hier noch bezahlbaren Raum zum Arbeiten fand. Die Landschaft stand für ihn nicht im Vordergrund, wie er erzählt. Auch wollte er nicht etwa auf den Spuren des Blauen Reiters wandeln. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber ich war immer hier am Rieksee, war ich baden. Ich kenne die Situation, ich kenne die Nachbarschaft. Und als ich von München wusste, ich werde hier wegziehen, weil das sehr schöne große Atelier, das ich hatte, das wird umgebaut, dann habe ich mich erkundigt, ob ich hier was finden kann. Und so hat sich die Situation ergeben. Das hier gehörte zum Schloss nebenan. Dossis Atelier im kleinen Dorf Egling ist in den Räumen der Kunststiftung Petra Benteler untergebracht. Hier kuratiert der Künstler zusammen mit KollegInnen regelmäßig Ausstellungen. Neben eigenen Arbeiten sind auch Werke von KünstlerInnen aus der Region zu sehen. Und auch wenn Ugo Dossi die Landschaft nicht als dominierende Inspirationsquelle versteht und sie nicht wie Gabriele Münter, Kandinsky oder Marc künstlerisch verarbeitet, so schleicht sich das Blaue Land doch auf die eine oder andere Weise in sein Werk ein und prägt es unbewusst. Wenn man irgendwo ist, kommt immer was rüber. Wir sind ja soziale Wesen und haben auch eine mentale Osmose mit dem, was um uns herum geschieht. Heute, so Dossi, sei die Kunstszene im Blauen Land heterogen. Man treffe sich nur zu bestimmten Anlässen. Es gibt keine eingeschworene Redaktion mehr, wie einst die des Blauen Reiter. Aber auch damals war das Blaue Land zwar eine Anlaufstelle, aber die Motive der Akteurinnen und Akteure waren durchaus breit gefächert. Es war ein Almanach, den sie gemacht haben und in dem auf jeden Fall hochinteressante Leute waren. Nicht nur bildende Künstler. Es waren Musiker, es waren sehr viele, die mit einbezogen wurden, um mit diesen zwei Publikationen, die zustande kamen, einen Horizont zu zeigen, in dem sich Kunst bewegen kann. Das Blaue Land sieht er heute wie damals kritisch. Vor allem in der Nazizeit habe man sich schneller auf die Seite der Faschisten geschlagen, als es heute einige wahrhaben wollen. Das war das erste Buch, das wir hier gemacht hatten, zu der ersten Ausstellung zur Eröffnung. Und hier sind sehr, wie ich finde, gute Texte genau zu dem Thema drin. Verschiedene Sachen, besonders eben Anmerkungen zum Blauen Land von der Christa Sütterlin, die Humanethologin ist. Und dann habe ich hier eine sehr schöne Geschichten aus dem Blauen Land, wo vieles war und das eigentlich müsste es, wir haben das genommen, das Blaue Land, weil es braun ist. Das war ein braunes Land, absolut. Politisch absolut, ja, ja. 2015 realisierte Dossi mit anderen eine Ausstellung, Impulse im Blauen Land. Im Katalog ist ein Ortsschild zu sehen, ein dunkelbraunes. Die Aufschrift: Das Braune Land. Eine Anspielung auf die Zeit im Nationalsozialismus. Und auch wenn die Gegend für ihn inzwischen so etwas wie eine neue Heimat geworden ist, fremdelt er mit dem Begriff und auch mit der Vermarktung des Blauen Lands. In seinen Augen kommen die Menschen nicht unbedingt hierher, weil Münter und ihre Künstlerfreunde hier gewirkt haben. Die Idee der Landschaft als touristisches Gesamtkunstwerk irritiere ihn, sagt er. Ich würde nicht sagen, es ist ein touristisches Gesamtkunstwerk, denn Kunstwerk ist für mich was anderes. Und ein touristisches Gesamtkunstwerk kann es nicht geben. Das widerspricht sich. Aber wenn wir trotzdem auf das zurückkommen, dass wir osmotisch die Landschaft und alles, was um uns herum ist, aufnehmen, dann ist es doch ein guter Eindruck, den wir aufnehmen hier. Und aus guten Eindrücken können auch gute Ausdrücke kommen. Das blaue Land gibt somit heute noch Rätsel auf. Einige haben wir versucht zu lösen oder immerhin zu hinterfragen. Warum die Landschaft einige KünstlerInnen so prägte, wie sehr es die Schriften von Horváth beeinflusste, wie die Region sich heute gestaltet, wie viel Vermarktungsstrategie, wie viel tatsächliche Schönheit das Label Blaues Land verspricht. Einige Gäste kommen wegen der Kunst, andere wegen der Natur und manch einer, weil alles so gut zusammenpasst. Ugo Dossi. Die Kunst ist hier eine Blüte, wie eine Blüte in einem botanischen Garten, wo man vielleicht hingeht oder auch nicht. Sie hörten Alpenglühen statt Großstadtlärm. Eine lange Nacht über das blaue Land. Von Susanne Lurweg und Sabine Oelze. Es sprachen Eva Meckbach, Tonio Arango, Inka Löwendorf und Philipp Lind. Ton Hermann Leppich, Regie Frank Merfort, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.